Mein großes Volk, wie bitterlich trugst du des Schicksals Spott. Du trotztest, ob das Herz dir springt, du fühlst, dass dir dein Kampf gelingt. Denn Deutscher, horch, dein Herz, das singt, ich glaub an Deutschland wie an Gott. Ich glaub an Deutschland wie an Gott. Er gab uns, Mensch zu sein, und sprach, kämpf um das Erbe dein und mach dich nicht zum Spott. Vor ihm sind alle Länder gleich. Reich ist ihm arm und arm ist reich. Deutschland ist arm und reich zugleich. Ich glaub an Deutschland wie an Gott. Ich glaub an Deutschland wie an Gott. Von Deutschland lass ich nicht. Und naht für uns das Weltgericht. Gott ist in uns. In uns ist Gott. Kämpfend erfülle ich sein Gebot. Trug Deutschlands Glück, trag Deutschlands Not. Und dafür geh ich in den Tod. Ich glaub an Deutschland wie an Gott. Штаб Донского фронта, 2 февраля 1943 года, 18 часов 30 минут. Верховному главнокомандующему вооруженных сил Советского Союза, товарищу Сталину, Москва. An den obersten Befehlshaber der Streitkräfte der Sowjetunion, Genossen Stalin, Moskau. Operationsbericht Nummer 0079-OP. In Ausführung Ihres Befehls haben die Truppen der Donfront am 2. Februar 1943 um 16 Uhr die Zerschlagung und Vernichtung der in Stalingrad eingeschlossenen Verbände des Gegners beendet. Völlig vernichtet und teilweise gefangen genommen wurden das 11. Armeekorps, das 8. Armeekorps, das 14. Panzerkorps, das 51. Armeekorps, das 4. Armeekorps, das 48. Panzerkorps, 59., 61., 65. und 72. Artillerieregiment der Reserve des Oberkommandos, das 1. 97. Artillerieregiment, die 43., 639., 733 Generale, davon ein Generalfeldmarschall, zwei Generalobersten, die übrigen im Range von Generalleutnanten und Generalmajoren. Mit der völligen Liquidierung der eingeschlossenen Truppen des Gegners haben die Kampfhandlungen in der Stadt Stalingrad und im Gebiet von Stalingrad ihren Abschluss gefunden. Die Zählung des erbeuteten Materials wird fortgesetzt. Маршал артиллерии Воронов, командующий войсками Донского фронта генерал-полковник Рокоссовский, член военного совета Донского фронта генерал-майор Телегин, начальник штаба Донского фронта. Im Führerhauptquartier 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schicksal wird von einer Flak-Division der deutschen Luftwaffe, zwei rumänischen Divisionen und einem kroatischen Regiment geteilt, die in treuer Waffenbrüderschaft mit den Kameraden des deutschen Heeres ihre Pflicht bis zum Äußersten getan haben. Unter der Hakenkreuzflagge, die auf der höchsten Ruine von Stalingrad weithin sichtbar gehisst wurde, vollzog sich der letzte Kampf. Generale, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone. Das Opfer der Armee war nicht umsonst. Sie starben, damit Deutschland lebe. Wie geht der Starke in den Tod? Der Krieger antwortet. Die Haltung, die der Mensch dem Tode gegenüber einnimmt, zeigt seinen wahren Wert. Schwache zittert vor dem Tod, wie er auch vor dem Leben zittert. Der Tod ist wie das Leben eine Entscheidung, der nur starke Herzen sich bekennen können. Der Starke, der nach dem Gesetze wertet, hat weder Furcht noch Liebe dem Tode gegenüber. Weil er die Furcht nicht kennt, nimmt er im Kampfe seines Lebens auf den Tod nicht Rücksicht. In meiner Lieblingsnovelle von Riehl, Das Quartett, wird ein Quartettabend auf Schloss Struth geschildert, wo mitten in das Spielen hinein wie eine Bombe die Nachricht vom Rastatter Gesandtenmord 1799 einschlägt. Allen Mitspielern ist im Augenblick jeder Gedanke an Musik vergangen, so drohend scheint ihnen dieses Ereignis in Bezug auf die nächste Zukunft. Aber da sie nun doch schließlich beisammen sind, spielen sie das Kaiserquartett von Haydn, um sich aus dem unsterblichen Satz mit den Variationen über die Kaiserhymne Kraft und Mut zu holen für das kommende Verhängnis des drohenden Krieges. So ähnlich ging es uns, als dieses Kaiserquartett an einem Quartettnachmittag auflag und kurz vorher die Nachricht über die Katastrophe von Stalingrad ebenfalls wie eine Bombe bei uns einschlug. Versammelt waren wir schon bis auf Herrn Weber und auch ich dachte, dass wir uns über dieser Musik, für mich war die Kaiserhymne das alte Österreich, einen Augenblick vergessen könnten. Aber als Herr Weber kam, ließ er mich herausbitten und sagte mir, dass er gerade dieses Stück heute nicht spielen könnte. Denn für ihn war es kein historisches Musikstück, sondern eben nur das Deutschlandlied, und das vermochte er heute nicht zu spielen. Lieber Willi, heute die tieftraurige Nachricht, dass unser lieber guter Heinz auch zu den Opfern von Stalingrad gehört. Seit 14 Tagen wussten wir, dass die Lage in Stalingrad hoffnungslos war. Und diese Zeit des Hangens und Bangens war auch für uns ein Martyrium. Aber die Nachrichten im Rundfunk lauteten immer trostloser, bis nun gestern und heute bekannt gegeben wurde, dass nur noch ein kleiner Rest in den Ruinen von Stalingrad die letzten Patronen verschießt. Was mögen diese armen Menschen Wochen und Monate lang durchgemacht haben? Und was nicht gefallen ist, kam noch in russische Gefangenschaft. Wir können es einfach nicht fassen, dass unser lieber, fröhlicher Junge, der im vorigen Sommer so guten Mutes an die Front zog und auch immer zufrieden schrieb, nun nicht zurückkommt. Sehr geehrter Herr Möller, von dem Heldentode Ihres lieben Sohnes Bernd habe ich mit tiefer Bewegung Kenntnis erhalten. Und ich möchte zugleich im Namen meiner Frau Ihnen und Ihrer verehrten Gattin unsere herzlichste Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Möge sein schweres Opfer für Deutschland nicht vergeblich gewesen sein. Besuch von Frau Hartleben, die sich nach Enno erkundigen will. Ich kann ihr nur sagen, dass wir keine Hoffnung haben, unseren Jungen wiederzusehen. Zu Opa. Immer sitzt man sich trostlos gegenüber. Viele Leute denken jetzt mit grauenvollen Befürchtungen an die Zukunft. Wie sollen wir siegen? Abends wieder Zeugnisse geschrieben. So schwer es fällt, es ist doch eine kleine Ablenkung von den Gedanken an Ennos Schicksal. Lieber Julius, die Nachrichten von dem heldenhaften Endkampf in Stalingrad haben uns alle sehr erschüttert. Für die Angehörigen müssen diese Schilderungen unerträglich qualvoll gewesen sein. So konnte man sie ja kaum mit anhören. Frau Lex erzählte mir, ihr Schwager sei drin. Er hätte noch vom 17. geschrieben. Einem Verwundeten sei der Brief mitgegeben worden. Es wäre ein trauriger Abschiedsbrief gewesen, aber voll felsenfesten Vertrauens auf den Endsieg. Man kann diese Haltung wirklich nur voll Ehrfurcht bewundern. Dr. Hermanns Sohn soll auch in Stalingrad sein. Der Führer ist ja nach wie vor voll Entschlossenheit und Mut und wir wollen auf ihn hören. Dabei sind wir noch immer richtig gefahren. Es war höhere Gewalt. Das Schicksal hatte gegen Deutschland entschieden. Die Wege des Allmächtigen sind unergründlich. Na, noch eine Hiobsbotschaft. Raus damit. Seidlitz. Ist getroffen, mein General. Der ganze linke Flügel. Folgen Sie mir, meine Herren. Suchen wir den Tod, da er uns nicht zu finden scheint. Sonntag, 24. Januar 1943. Heeresgruppe Don an 6. Armee. Erbitten für Beförderungsvorschläge und Auszeichnungen, Angabe verdienstvoller Taten im Bereich des 11. Korps. 6. Armee an Heeresgruppe Don. 11. Korps meldet 60% seines Gesamtmannschaftsbestandes als Verluste. Frontverwendungsfähig 3000 Mann. Restfelddienst unfähig. Auszeichnungen bewirken keine Änderung. Heeresgruppe Don an 6. Armee. UKH bemängelt das Ausbleiben respektive die unregelmäßige Übermittlung der Verlustlisten. In Zukunft ist den Bestimmungen genaueste Beachtung zu schenken. 6. Armee an Heeresgruppe Don. Armee bemängelt unregelmäßigen Einflug von Munition und Verpflegung. Es ist zweckmäßig, um die ordnungsgemäße Durchführung der Bestimmung über Verlustmeldung zu garantieren, geeignete Sachbearbeiter des OKH einzufliegen. Heeresgruppe Don an 6. Armee. Auf Anordnung Reichsluftmarschall 6 weitere Transportmaschinen eingesetzt. 6. Armee an Heeresgruppe Don. Schlagen Sie mit dem Knüppel dazwischen, wenn nicht 600 Maschinen eingesetzt werden. Gezeichnet. Die Armee meldet Schmidt. Aufgrund der Korpsberichte und persönlicher Meldungen der kommandierenden Generale, soweit noch erfassbar, folgende Lagebeurteilung. Truppe ohne Munition und Verpflegung. Erreichbar noch Teile von 6 Divisionen. Auflösungserscheinungen an der Süd-, Nord- und Westfront. Keine einheitliche Befehlsführung mehr möglich. Ostfront geringfügig verändert. 18.000 Verwundete ohne Mindesthilfe an Verbandszeug und Medikamenten. 44., 76., 100., 305., 384. Infanteriedivision vernichtet. Front infolge starker Einbrüche vielseitig aufgerissen. Stützpunkte und Deckungsmöglichkeiten nur noch im Stadtgebiet. Weitere Verteidigung sinnlos. Zusammenbruch unvermeidbar. Armee erbittet, um noch vorhandene Menschenleben zu retten, sofortige Kapitulationsgenehmigung. Gezeichnet Paulus. Donnerstag, 28. Januar. Am 28. Januar sandte Reichsmarschall Hermann Göring folgenden Funkspruch. Vom Kampf der 6. Armee wird es einmal stolz heißen, an Todesmut ein Langemark, an Zähigkeit ein Alcazar, an Tapferkeit ein Narvik, an Opfer ein Stalingrad. Freitag, 29. Januar 1943. An den Führer. Zum Jahrestag ihrer Machtübernahme grüßt die 6. Armee ihren Führer. Noch weht die Hakenkreuzfahne über Stalingrad. Unser Kampf möge den Lebenden und den kommenden Generationen ein Beispiel dafür sein, auch in der Hoffnungslosigkeit nie zu kapitulieren. Dann wird Deutschland siegen. Heil mein Führer. Paulus Generaloberst. Stalingrad, den 29. Januar 1943, mittags. Samstag, 30. Januar 1943. Die Rede des Reichsmarschalls, die von den deutschen Rundfunksendern übertragen wurde. Noch in 1000 Jahren wird jeder Deutsche mit heiligem Schauer von diesem Kampf in Ehrfurcht sprechen und sich erinnern, dass dort trotz allem Deutschlands Sieg entschieden worden ist. Und so wird es auch in späteren Tagen über den Heldenkampf an der Wolga heißen, kommst du nach Deutschland, so berichte, du habest uns in Stalingrad liegen gesehen, wie das Gesetz der Ehre und Kriegsführung es für Deutschland befohlen hat. Es mag letzten Endes hart klingen, ob der Soldat bei Stalingrad in den Wüsten Afrikas oder in den eisigen Wüsten des Dordens fällt. Wenn wir Soldaten nicht bereit wären, unser Leben einzusetzen, dann brauchten wir ja nicht Soldaten zu sein. Könnten wir ja in ein Kloster gehen. Wer von den Soldaten ins Feld geht, hat mit der Wahrscheinlichkeit zu rechnen, dass er nicht zurückkommt. Und wenn er doch zurückkommt, dann kann er dafür dankbar sein, dass er einen großen Dusel hat. Sonntag, 31. Januar 1943. 6. Armee an OKH. Rest der 6. Armee auf kleinstem Raum in 3 Kesseln zusammengedrängt. Hält noch einige Straßenviertel westlich Bahnhof und südlich Wasserwerk. 4. Armeekorps nicht mehr vorhanden. 14. Panzerkorps hat kapituliert. Mit 8. und 51. Korps keine Verständigung mehr. Zusammenbruch ist keine 24 Stunden mehr aufzuhalten. 12.30 Uhr. Feindliche Kräfte unmittelbar vor der Tür. Über den Ausgang des Kampfes bestehen keine Zweifel mehr. 15.10 Uhr. Restkommando in Stalingrad meldet sich am heutigen Tage ab. Alles Gute und Grüße an die Heimat. Die 6. Armee hat getreu ihrem Fahneneid für Deutschland bis zum letzten Mann und bis zur letzten Patrone, eingedenk ihres hohen und wichtigen Auftrages, die Position für Führer und Vaterland bis zuletzt gehalten. Paulus. Montag, 1. Februar 1943. 5.45 Uhr. Der Russe steht vor dem Bunker. Wir zerstören. Diese Station wird nie wieder senden. In einem Beutefahrzeug des 4. Armeekorps fuhr Generalfeldmarschall Friedrich Paulus in die Gefangenschaft. Und in langem Zug schlossen sich ihm die Menschentrümmer der Armee an. Der Oberbefehlshaber wünscht, als Privatperson betrachtet zu werden und möchte nicht zu Fuß durch die Stadt gehen. 1. Februar 1943. Gestern. Die Lage im Südteil Stalingrads ist geradezu verzweifelt geworden. Wenn man sich vorstellt, dass jetzt die Verwundeten und Kranken schon keine Nahrung mehr bekommen, dann kann man daran den Grad der menschlichen Katastrophe, die sich dort abspielt, ermessen. Wir geben den Südteil nun gänzlich auf. Von Paulus, der übrigens noch zum Generalfeldmarschall befördert worden ist, kommt als letztes die Nachricht, dass die Russen vor den Türen stehen und dass er nunmehr seine Übermittlungsapparatur zerstören müsse. Wir stellen uns die Frage, ob Generalfeldmarschall Paulus überhaupt noch lebt. Es bleibt für ihn ja nach Lage der Dinge nichts anderes als ein ehrlicher Soldatentod übrig. Das Schicksal hat ihn in eine Situation hineingestellt, in der er, zumal da schon so viele seiner Leute gefallen sind, auf 15 oder 20 Jahre seines Lebens verzichten muss, um seinen Namen auf Jahrtausende lebendig zu erhalten. Man kann wohl der Befürchtung Ausdruck geben, dass damit die Kämpfe in Stalingrad sich ihrem Ende zuneigen. Der Nordteil in Stalingrad hält sich noch. Es entsteht nur die Frage, auf wie lange. Berlin. Fast klar. Durchgehend klar abends. Kälter. Um 2:30 aufgestanden, dann den ganzen Nachmittag Galopp. Generaldirektor der Museen, Kümmel, der von Alma eine kostbare Spitze bekam, gleichzeitig Gesandtschaftsrat Bassler, Sekretär im Auswärtigen Amt, Fachmann für Ost- und Zentralasien. Er gab mir ein schriftliches Memorandum über die Verhältnisse in Xinjiang in neuerer Zeit von allergrößtem Interesse. In Xinjiang herrscht Chongqing bis Kaschgar und Kutscher, aber nicht bis Tschugutschak, wo die Russen zu stark sind. Urumqi ist von Russen gesäubert. Die Seitenstraße ist en vogue. Dann kam Dräger. Er versicherte, Overland gehe es besser als den anderen Gefangenen im Lager bei Oranienburg und er leide keine Not. Ihn zu besuchen ist völlig ausgeschlossen. Dräger versprach mir, vor unserer Abreise weitere Informationen über Overland zu geben. Dräger will uns bei Hildenhagen sehen. Dann kamen Frau Spinoch und Herr Pippermüller und ihre beiden kleinen Kinder. Alle bekamen Tee, voller Salon. Dann kam Ziegler. Er blieb dann, bis der Zug von München eintraf mit seiner Frau, die ebenfalls bei Arvid eingeladen war. Alma und ich fuhren zum Essen bei Arvid. Anne-Marie, immer noch schnupfen, blieb mit Ziegler zu Hause. Sie aßen zusammen. Bei Arvid, Erik und Britta, nett mit unserer kleinen Stammtruppe. Arvid und Britta erkältet. Goebbels soll im Heimatland fast diktatorische Macht haben. Eine Menge unnötiger Restaurants und Hotels sollen angeblich geschlossen werden. Die Gruppe, die sich ergeben hat, war die von Paulus, dem Generalfeldmarschall. Eine Gruppe gibt es noch. Die Gruppe Paulus wurde gefangen genommen. Mein lieber Herr Dr. Rothe, Ihr Brief geht mir sehr nahe. Vorderhand hege ich die Hoffnung, dass man Sie in Ruhe lässt. Dass man auf Tagungen verzichtet, ist möglich. Man könnte aber auch das Gegenteil für denkbar halten. Ich habe getagt, nun tag ich erst recht. Mit höchst gemischten Gefühlen übersende ich Ihnen die beiliegenden Blätter. Als Ansprache, wo alles rasch am Ohr vorüberklingt, möchte das Ding hingehen. Aber zur Veröffentlichung in einer Zeitschrift, wo jeder Satz unter die Lupe genommen wird, eignet es sich nicht. Das ist mir eben beim Durchlesen ganz klar geworden. So sonderbar es scheint, es ist doch so, Die schweren Rückschläge auf den Kriegsschauplätzen werden vor der Hand in den führenden Kreisen durchaus keine gedrückte oder besinnliche Stimmung hervorrufen, vielmehr den Fanatismus zur Weißglut entfachen. Eine milde, versöhnliche Stimme, wie sie aus diesem Discorso tönt, würde bei Männern wie Chardon unter anderem, falls man ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstünde, ihre Wirkung nicht verfehlen. Vielen deutschen Ohren aber wäre sie, wenn sie aus einer weithin bekannten Zeitschrift käme, gerade jetzt unerträglich. In der Führerrede lese ich, es dürfe in diesem Krieg keine Sieger und keine Besiegten geben, sondern nur Vernichtete und Überlebende. Damit ist der Ton für die nächsten Monate angegeben. Er wird bald in stärkstem Fortissimo widerhallen und entsprechend wird auch gehandelt werden. Ich aber habe nun einmal keine andere Stimme. Bis zum Sommer würde sich manches wohl noch ändern lassen. Im Augenblick weiß ich für die Öffentlichkeit nicht mehr zu sagen. Unter meinen Notizen fand ich eine kurze Mahnung an mich selbst, mich nach dem Wortlaut eines Ausspruchs von Hitler umzusehen. Er spricht da von dem Fanatismus, zu dem der Künstler seiner Kunst gegenüber verpflichtet sei. Wissen Sie, wo das steht oder wie der Satz wörtlich lautet? Ich könnte ihn recht gut brauchen, etwa in der Nähe der Stelle von dem Maler, der das gewisse Grün sucht, Seite 7. Vielleicht steht er in Mein Kampf. Am Freitag komme ich nach Seestetten und dort liegt das Buch. Ich will suchen. Im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass unser einer in den Monaten der Entscheidung, die uns bevorstehen, nicht allzu sehr hervortreten sollte. In der unheimlichen Atmosphäre, die sich jetzt entwickeln wird, werden möglicherweise die tiefst empfundenen Worte, gerade diese, falsch tönen. Vielleicht kommt einmal die Stunde, wo Sie sich gestimmt fühlen, mir Ihre offene Meinung darüber zu sagen, ob man diesen Sermon überhaupt zur Grundlage einer kleinen Rede verwenden kann. Verzeihen Sie die umständliche Anmeldung und haben Sie Geduld mit Ihrem herzlichst grüßenden Hans Carossa. 1. Februar 1943, vor Frühling. Vormittags im Zwingerhof mit Richthofens Lunch. Auch mit Generalintendant Lothar Mütl Wien, der früh eintraf. Nachmittag liest Gerhard Hauptmann Mütl 2 Akte Iphigenie in Aulis vor. Abendessen mit Mütl und Richthofens, die abends abreisen nach Tirol. Mit Mütl danach auf 210. Mutti, hörst du dein Kind? Denkst du gut an mich? Wenn ich in einem Vierteljahr heimkomme, nur auf kurze Zeit, denn ich versuche natürlich gleich wieder rauszugehen, freust du dich dann ein wenig? Du liebst mich doch immer, nicht wahr? Wir trinken den ganzen Tag Bohnenkaffee. Ich merke und verstehe jetzt, wie nötig man das in manchen Fällen. Die Russen machen morgens, wenn wir noch grunzend Feuer an, putzen unsere Schuhe und kehren die Bude aus. Wir führen ein herrliches Leben, ohne Dienst. Du schreibst, dass der Vorleger angekommen ist. Gestern waren wir. Ich hatte ihn ja hier schon waschen lassen. Der Sicherheit halber kannst du ihn ja mal auskochen. Wenn du Wäsche hast und den Kessel an, so kannst du ihn zum Schluss nicht kalt kochen. Alle Bakterien wieder den Sommer gegen alle Bakterien kaputt. Und hat mir gesagt, es ist besser, ihn jetzt mal zu machen, als so liegen zu lassen. Aber dass es ihn, lieber Racker, meine feste Überzeugung, ich wünsche euch beiden alles Gute. Und recht und er vom ersten Moment gefühlt hat, Gruß und Kuss an den kleinen Mann, heldenmütigen Kuss. Es grüßt herzlich, gerade ihr Leben, dein Gustav. Sein kleiner Pimpf bleiben und mich in menschlicher Hinsicht ganz und gar auf ihn verlassen. Danach wollte er mich vergewaltigen. In der Nacht hatten wir Partisanenalarm. Als er mich sah, im Sumpf begann der heimtückische Kampf gegen Moor und unter. Ich grüße dich jetzt um die Stunde des Abendliedes. Weiterhin die aufs grauenhafteste Verschlimmung am frühen Morgen wiederfand. Meine beiden Narzissen haben Knospen. Die Blätter sind etwas schwach und gedreht. Hoffentlich wird was draus. Ich war ganz auf meinem Schreibtisch steht in großem Rahmen und sagte, eine Kinderbildserie zusammengestellt. Dass er mir das alles offen gesagt habe. Ist mit großem Passbild. Und dass ich ihm helfen wolle, Evchen, die unbewusst schon lange in ihn verliebt war, zu gewinnen. Manchmal denke ich jetzt nachts, wenn ich nicht schlafen kann und mit hart klopfendem Herzen im Bett liege, dass es alles hätte anders kommen können. Aber es sollte nicht sein. Und wenn ich es mir überlege, passen die beiden ja auch viel besser zusammen. Evchen ist älter und dadurch doch erfahrener als ich. Sie ist eine bezaubernde Sängerin, singt täglich Liebesduette mit ihm, ist auch in der Größe wie für ihn geschaffen. Ich will keinem Glück im Wege stehen. Und auch wenn ich es wollte, wenn ich mich gegen mein Schicksal auflehnen wollte, könnte ich nichts ändern. Vielleicht fühlst du durch diesen Brief einen unbändigen Stolz klingen. Ja, ich bin stolz. So stolz, dass ich es beweisen konnte, großzügig und mutig zu sein. Dass ich die Kraft habe, täglich mit diesen beiden Liebenden zusammen zu sein, ohne zu zerbrechen. Mache dir keine Sorgen. Ich bin stark und habe Mut und Kraft. Dein Kind. Bete darum, dass ich kein Kind bekomme. Vergessen, hörst du mein Lied in der Ferne? In den deutschen Waffenschmieden dürfen die Räder nicht stillstehen. Die Front braucht Waffen und Munition. Ohne Kohle kein Sieg. Wer Kohle vergeudet, hilft dem Feind. Je näher wir Demjansk kamen, desto belebter wurde die Rollbahn. Kamen doch von allen Seiten die zurückgehenden Truppen, um auf der einzigen aus dem Kessel führenden Rollbahn in den Westen aus der Umklammerung herauszugelangen. In Demjansk war man bereits bei den Vorbereitungen, das umfangreiche Lebensmitteldepot zu entleeren. Alkohol, Schokolade und andere Lebensmittel. In Demjansk selber legten wir eine kurze Rast ein. Meine nassen Lederstiefel hatte ich dabei in unserem Raum zu nah an den Ofen gelegt und so geschah es, dass ein Teil der Schäfte verbrannte und ich später mit stark beschädigten Stiefeln den Rückzug fortsetzen musste. Eine richtige Winterbekleidung hatte ich zu der Zeit noch nicht. Nach kurzer Rast mussten wir allerdings recht schnell unseren Rückzug fortsetzen, da bereits einige Russen auf Skiern in den Ort eingedrungen waren. Als wir dann auf der Rollbahn waren, begann das Wetter umzuschlagen. Der Himmel bewölkte sich und ein dichtes Schneetreiben begann, für uns unangenehm, aber auch wieder von Vorteil, weil wir so nicht aus der Luft verfolgt werden konnten. Inzwischen hatte der von uns verlassene Ort zu brennen begonnen und der Himmel hinter uns begann sich mehr und mehr rötlich bis blutrot zu färben. Es war schon ein faszinierendes, gespenstisches Bild. Der glutrote Hintergrund und davor wie ein Schattenriss die zurückflutende Truppe. Mit ihrem Tross, mit Pferd und Wagen. Aber alles verlief in ordentlichen Bahnen. All das erinnerte mich an den Rückzug Napoleons. So erschreckend dieser Anblick auch war, es war aber doch ein fesselndes Bild, dem man sich nicht entziehen konnte. So verbreitet eben das Grauen nicht nur Schrecken. Wann wir den Schlauch erreichten, weiß ich nicht. Es war schon Tag, als wir die engste Stelle erreichten und nun auf die LKWs warteten, um die uns herausfahren sollten. Mit den anderen wartete ich aber, ohne mich vorzudrängeln. Viele hatten es natürlich eilig, möglichst schnell herauszukommen. Kurz vor unserer Ankunft muss es dort noch furchtbare Feuerüberfälle gegeben haben, denn links und rechts der Straße lagen Dutzende von Toten und zerstörtes Kriegsmaterial. Kein schöner Anblick. Dennoch ließ ich mir Zeit. Der größte Teil meiner Einheit war bereits auf offenen LKWs herausgefahren und muss bei dem eisigen Wind sehr gefroren haben. Mein Warten sollte sich lohnen, denn zum Schluss kam noch ein beheizter Bus, der den Rest der Truppe holte und hinausfuhr. So endete für uns der Aufenthalt im Kessel, der für die Truppe im ersten Winter nichts als Hunger, Kampf und Not gebracht hatte. Tägliche Lektüre mit P. und Hans über Schicksal, Geburt und Tod. Vorträge Rudolf Steiners. Es ist Feldpostsperre, Urlaubssperre, Reisesperre. Heute kam P. und brachte mir zur Anschauung ein menschliches Herz aus der Anatomie, sorgsam in Leinwand gewickelt. Aber dieser der Sonne verwandte Muskel darf nicht vom Menschen losgelöst sein, um wirklich zur Anschauung zu gelangen. Immerhin ein denkwürdiger Anblick. Benrath, 1. Februar 1943. Mein Liebes, du herzlieber Papa, Zum Wochenende und Sonntag war ich mit den Mädchen in Ohligs bei Frau Schult eingeladen. Es war wie immer eine nette Abwechslung. Ich freute mich aber, wie ich wieder daheim war und hoffte sehr, einen lieben Gruß von dir zu finden. Es gab aber nichts. Bei den schweren Schlachten im Osten bleibt die Post sicher länger unterwegs. Ich sehne mich so sehr nach einem Brief von dir. 3 Wochen bin ich nun wieder alleine. So schnell geht die Zeit dahin. Dein Kamerad Hans wird auch wieder sein Bündel geschnürt haben. Ich freue mich mit dir, wenn ihr wieder zu zweit euren Bunker bewohnt. Heute Morgen wurde ich für Minuten ganz aufgeregt, als sich unserer Tür Soldatenschritte näherten. Karl Meng war es. 9 Tage Sonderurlaub wegen Bombenschaden. Maria hat es geschickt angefangen. Weil das Dach etwas abgedeckt war, hat sie dem Karl gleich ein Telegramm geschickt. Ob ich dich auch hierher bitten kann, weil unsere verschlossene Küchentür durch den Luftdruck aufgegangen ist? Auf diesen Gedanken käme ich gar nicht. Man denkt doch immer an das Große, warum es in diesem Krieg geht. Da müssen Bagatellen zurücktreten. Am Samstag wurde ich zur Verschickung aufgenommen. Die Sache wird sehr beschleunigt. Unsere Mädchen sind wohlauf. Diesmal freuen sie sich gar nicht sehr auf unsere bevorstehende Weiterreise. Ihnen ist auch das eigene Heim vertraut geworden. Wenn mal wieder der erste warme Sonnenstrahl uns den kommenden Frühling ahnen lässt, dann wird vieles schöner. Leb wohl, mein Junge. Lass es dir gut gehen. Herzlich und innig möchte ich dich küssen. Und unsere Mädchen senden dir frohe liebe Grüße. Deine Hilde, Annemie und Hildchen. Scheidt erschien heute früh schon wieder im Dienst. Er war nur den Sonntag im Führerhauptquartier. Die Zeitungen melden erst heute die Ernennung von Paulus zum Generalfeldmarschall. Aber noch nicht, dass er seit Sonntagnachmittag schon nicht mehr lebt, sondern sich mit seinen Leuten in die Luft sprengen ließ. Lieber Dirk, sende dir anbei die gewünschten Papiere und hoffen, dass alles dabei ist, was zum Zwecke einer Eheschließung erforderlich ist. Annemarie hatte den größten Teil davon vorrätig. Habe damals schon sämtliche Abschriften gemacht. Wenn du dieselben nicht mehr benötigst, schicke sie bitte an Annemarie zurück. Deinen Brief von voriger Woche haben wir erhalten und daraus ersehen, dass es dir recht gut geht, was ich auch von uns allen berichten kann. Die Kälte kann man in diesem Jahr ja schon ertragen, im Verhältnis zum letzten Winter. Am Heldenkampf in Stalingrad sind höchstwahrscheinlich 3 Ringstädter beteiligt, nämlich Georg Brömmer, Friedrich Korn Ahrens und Joni Röes. Welche Nachrichten werden über diese Männer kommen? Der Rest der Tapferen wird sich nach den heutigen Meldungen nicht mehr lange halten können. Lege eine Vergrößerung der Fotos bei. Soeben erhalten wir einen Brief von Susanne. Das Paket mit Obst ist gut angekommen und freut sie sich sehr dazu. Susanne wird sich in Kürze mit 48 Jungen rumschlagen müssen. Nun sei recht herzlich gegrüßt von Vater, Mutter, Annemarie und Enno. Das Schicksal der Männer in Stalingrad erschüttert mich zutiefst. Als heute bekannt wurde, dass sich die Armee im Südteil der Stadt ergeben hat, kamen mir fast die Tränen. Dass Tripolis gefallen war, wusste ich nicht. Wir hatten das Radio zu spät eingeschaltet und hörten nur noch, dass ein Hafen geräumt sei, aber nicht welcher. Ich habe auch nie darüber sprechen hören. Wahrscheinlich beherrscht Stalingrad dermaßen die Gemüter, dass man an Tripolis weniger denkt. Mir scheint es aber, als ob unser Nachschub und damit unser ganzes Unternehmen in Afrika erheblich von diesem Hafen abhängt. Ja, es sieht überall traurig aus. Adolf schrieb, dass ihm die Richtung seines Marsches nicht gefiele, aber genau wie du ist er voller Hoffnung auf das Frühjahr. Wenn unsere Propaganda nur nicht immer den Mund so voll genommen und Begriffe geprägt hätte wie beste Soldaten der Welt und so weiter. Mir erscheint es wie eine Gotteslästerung, die jetzt bestraft wird. Darüber sind alle verstimmt und mit Recht, dass die Zeitungen seit jeher einen so aufreizenden Ton haben. Man muss den anderen Ländern doch auch gerecht werden können, auch wenn sie unsere Feinde sind. Vor allem hat man es hier nicht mit stumpfen Russen zu tun, sondern mit deutschen Arbeitern, die nicht mehr alles glauben und kritiklos hinnehmen, was man ihnen erzählt. Ich sagte schon früher, So schlecht die Lage an allen Fronten auch aussieht, so ist die Stimmung in der Heimat wohl ernst, aber nicht verzweifelt und mutlos. Wir tun, was wir dazu beitragen können. Wir sparen mit Licht und mit Heizung und versuchen, die Unzufriedenen zu trösten. Ich war manches Mal mit meinem Los nicht zufrieden, wenn es keinen Sonn- und Feiertag gab, weil wir so viel Arbeit haben. Aber ich will jetzt nicht mehr klagen, denn ihr Soldaten werdet auch nicht gefragt, ob Sonntag ist oder ob es euch zu viel wird. Wir müssen jetzt einen großen Glauben in unserem Herzen haben, der uns stark macht, diese Zeit zu überstehen. Das Schicksal wird so gütig sein und dich zu uns zurückführen. In der Oper war es wunderschön. Die Butterfly war entzückend. Lisa Jungkind spielte wirklich ergreifend. Karl Friedrich spielte ganz gut, aber wenn er einen hohen Ton haben wollte, stellte er sich immer auf die Zehenspitzen, zu ulkig. Anschließend waren wir mit Frau Schmidt im Theaterkeller. Wir aßen Fischfrikandellen und Kartoffelsalat. Das Malzbier schmeckte wie schmutziges Brunnenwasser. Karl Friedrich aß auch Fischfrikandellen. So ist er auch bloß ein gewöhnlicher Mensch. Außerdem sah ich ihn einmal im 00 verschwinden. Die NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude veranstaltet ein Werkpausenkonzert. Staatsrat Dr. Wilhelm Furtwängler dirigiert das Berliner Philharmonische Orchester. Wir hören das Meistersinger-Vorspiel von Richard Wagner. Giulia Bustabo, Bulgarin, kroatisch-italienisch, ist eine Geigerin von etwa 16, 17 Jahren. Groß, schlank, von jungfräulicher, ja fast noch kindlicher Noblesse. Der Kopf mehr als prä-raffaelisch, Fra Angelico oder Melozzo da Forli. Eine dichte, wohlgeordnete und sanfte Mähne um ein zartes Gesicht. Die Bewegung groß und ruhig. Eine vornehme und schon souveräne Art, mit dem Instrument umzugehen, es zu hantieren. Zuweilen ging von der Notwendigkeit der Bogenführung dirigiert der Ellbogen so weit in die Höhe, dass er die dunkle Mähne mit schmalem Ober- und Unterarm im Winkel kreuzte, ja, dass das Gesicht darunter hervorsah. Das Spiel von großer Virtuosität und darüber hinaus von reiner Würde, aber eigentlich noch ohne den Hintergrund des Erlebnisses. Eben dies machte freilich auch gerade den Reiz des Vortrages. Er gewann die Objektivität der Unschuld, etwas Engelhaftes in Strenge und Süße. Boys, how about a little Flatfoot Flutie? Oh, with the Floyd, Floyd? Yes, Floyd, Floyd. Oh, with the Floyd, Floyd. Oh, well, a one, a two. A Flatfoot Flutie with the Floyd, Floyd. A Flatfoot Flutie with the Floyd, Floyd. Wir waren damals schon modern. Wir hatten schon einen Tonabnehmer, den hatten wir auf das Grammophon aufmontiert, mit Isolierband. Und den Radioapparat benutzten wir als Verstärker. Und den Lautsprecher hatten wir unter dem Bild von Praxiteles, dem Diskuswerfer, aufgehängt. Und dann wurde The Flatfoot Flutie von Armstrong und den Mills Brothers aufgelegt. Flatfoot Flutie, Floyd, Floyd. Und Darktown Strutter's Ball. Und das haben wir dann bis zur Vergasung gehört. Und natürlich geraucht dabei. Wir waren so 6 oder 7 Mann. Und das war der sogenannte RSBB, Rostocker Swing Band Boys. Bei Günther hatten wir unsere ganzen Platten konzentriert. Auch das, was kriegsbedingt von Dicke aus Holland und Frankreich mitgebracht wurde. Beste Sachen. Ella Fitzgerald kannten wir natürlich vorher schon. Louis Armstrong auch. Aber dann tauchten solche Namen auf wie Tommy Dorsey, Benny Goodman, Gene Krupa. Es kamen auch Platten von französischen Firmen, denen es völlig unbekannt war. Da habe ich eine der besten Aufnahmen vom St. Louis Blues gehört. Plattenmarke Pathé. Jazz Victor oder so ähnlich nannte sich die Kapelle. Und bei mir bist du schön, da nur Klavier war ein Hochgenuss. Ja, ja. In diesem Kreis habe ich damals gelebt und wir haben uns am Telefon aufmerksam gemacht, wenn was im Rundfunk kam. Ey, jetzt sofort Kopenhagen anstellen! Günther, der war sehr geschickt. Mittels eines Brieföffners ging er an den Rollschrank im Büro, wo die Zigaretten aufbewahrt wurden. Zack, zack, und dann kriegte jeder eine Schachtel Zigaretten. Wir gründeten auch eine Kapelle, die nannte sich The Six Tiger Swing Band Boys. Ja, jeder kriegte ein goldenes Kettchen verliehen. Das war natürlich kein Gold, das war Messing. Die kriegte man für 3,50 Reichsmark beim Juwelier. Und von dem ganzen Verein sind Heute nur noch so zwei praktisch übrig geblieben. Die anderen sind alle gefallen. Wir vom RSBB sind tatsächlich so eine Art Bande, möchte ich nicht sagen, aber eine Crew sind wir gewesen. Wir gingen nach der Schule ins Café, da haben wir zwar keinen Schnaps getrunken, weil es keinen gab, aber Kaffee haben wir getrunken, Schach gespielt. Dummes Zeug haben wir auch gemacht. Wir sind in die italienische Eisdiele reingegangen, zu Mario, so hieß der Verkäufer. Ja, der Ernie war ein großer Freund von Marschmusik und von Barnabas von Getschi. Komm mit mir nach Madeira. Ja, ja. Ernie ist dann in Stalingrad gefallen. So doch nun weiter zu unserem zweiten Geburtstagskind. Und zwar Leutnant Böker von der Einheit 11-14-711 wünscht mit seinem ganzen Zuge dem alten Kampfgefährten Leutnant Kohnle zum heutigen Tage und für das angebrochene neue Lebensjahr alles erdenklich Gute. Barbara schließt sich selbstverständlich an. Und alle guten Dinge sind drei. Und so kommt noch der maschinengefreite Heinz Karm, Feldbusnummer M25800. Liebe Geburtstagskinder, die herzlichsten Glückwünsche von Barbara. Ich weiß ja, was ihr euch alle wünscht. Ihr denkt schon ein bisschen weiter. Was wird heute, was wird morgen sein, was wird übermorgen sein, was vielleicht in einem Jahr. Barbara sagt euch, übers Jahr sieht die Welt ganz anders aus. Übers Jahr sieht die Welt ganz anders aus. Übers Jahr, übers Jahr, übers Jahr, übers Jahr, übers Jahr, da bin ich bei dir zu Haus. Übers Jahr, übers Jahr, übers Jahr, übers Jahr, und du gibst mir deine gute, treue Hände. Und das andere, das ist alles nicht zu Ende. Übers Jahr sieht die Welt ganz anders aus. Übers Jahr, übers Jahr, übers Jahr, übers Jahr. Dann tanzen wir und singen wir und feiern Tag und Nacht. Da freue ich mich schon jetzt darauf. Das wäre ja doch gelacht. Das wäre ja doch gelacht. Pacific Palisades. Heiteres Wetter. 8:30 auf. Nicht wohl, müde. Verstimmt, dass das Broadcast für Australien zu schreiben ist, mit dem ich nicht weiterkam. Mittags auf der Promenade. Viel Post, Bücher, Zeitschriften. Amüsanter und passionierter Brief Erikas aus dem Bedford über die amerikanische Politik. Der Pudel geschoren. Radiomeldungen. Englisch-türkischer Vertrag, getätigt durch Churchill selbst nach Casablanca. Gefangennahme des eben ernannten Feldmarschalls Paulus mit 16 Generalen und Stab in Stalingrad. Die russische Offensive fortschreitend. 30 Meilen von Rostow. Liebe Ruth, ich hörte so lange Zeit nichts mehr von Ihnen. Freute mich deshalb besonders über den Gruß von Ihrem Bruder. Leider habe ich ihn nicht gesehen, nur telefonisch gesprochen. Sie scheinen eine Arbeit zu haben, die Sie nicht so ganz befriedigt. Was machen Sie eigentlich und können Sie sich und die Mutter durchschlagen? Wie geht's Broch? Ich habe eigentlich gedacht, dass Sie mal zusammenziehen werden. Es scheint schwierig zu sein. Hoffentlich empfinden Sie meine Bemerkung nicht als taktlos. Aber ich habe Sie beide so gern und wünsche Ihnen alles Beste. Uns geht's in der letzten Zeit gut. Ich habe endlich einen Job in meinem Fach bekommen in einer großen Firma. Ich kann meine kleine Familie durchbringen und freue mich, dieses Problem for the time being gelöst zu haben. Kommen Sie nicht noch mal nach Boston? Oder wollen Sie uns nicht mal besuchen, wenn Sie genug vom New Yorker Trubel haben und ein paar ruhige Tage in Cambridge verbringen wollen? Wir haben genug Platz, sodass Sie ohne weiteres bei uns wohnen können. Mein Mann hat bedauert, Ihren Bruder nicht getroffen zu haben. Er war über Weihnachten verreist mit unserem Sohn. Er arbeitet nach wie vor an seinem Werk. Die Träume vom besseren Leben sind zu einem Riesenopus geworden, das einen anderen Namen bekommen wird, lange nicht so einen schönen. Das Buch umfasst zu viele Gebiete, um den alten Namen zu behalten. Ein großes religionsphilosophisches Kapitel kam dazu. Vom Publizieren kann keine Rede sein, augenblicklich. Das Buch muss schon ein neues Deutschland abwarten. Da wird es gedruckt. Leben Sie wohl und schreiben Sie bald. Herzlichst von allen drei Blochs. Heute Morgen Brief von Poulain, dem er seinen Besuch mit seiner Frau für nächsten Donnerstag ankündigt und mich fragt, ob ich es übernehme, einige Seiten für einen Chant vorzuschreiben, der von einem Verleger in Brüssel herausgegeben wird. Die Zeitungen heute Morgen voll von einer Rede des Kanzlers Hitler, einer Rede des Marschalls Göring, einer Rede des Dr. Goebbels. Die Dinge müssen ganz schön schlecht stehen. Bei solch einer Überschwemmung mit schwülstigen Reden, Dummheiten, dem Appell an das freudige und vertrauende Herz des Volkes und der Anrufung des Allmächtigen. Wir sind wohl beschaffen zum Kollaborieren. Wenn das schlecht geht, ähneln wir uns in unserer kriegerischen und geschauspielerten Rhetorik. Nur die Engländer trauen sich und verstehen es, die Wahrheit zu sehen, sie zu sagen und sie zu begreifen, ohne Phrasen, die sie verschleiern und ohne sich selbst etwas vorzumachen. Reichsaußenminister von Ribbentrop, Sonderzug, an die Gesandtschaft in Bukarest. Telegramm. Nur als Verschlusssache zu behandeln. Sonderzug, den 1. Februar 1943, 0 Uhr 15, Ankunft, Berlin, 1. Februar, 0 Uhr 50. Für Gesandten persönlich. In meinem Telegramm Nummer 158 vom 17. Januar bat ich Sie, Herrn Mihai Antonescu zu fragen, welche Bewandtnis es mit den angeblichen Besprechungen mit dem türkischen Gesandten habe. Seitdem habe ich nichts mehr über diese Angelegenheit gehört. Angeführt von drei Großmächten. Heute kommt mir nun erneut aus der Hauptstadt eines neutralen Landes ein Gerücht zu Ohren, die bedingungslose wonach in Bukarest die Kreisen gesagt werde, der Führer und ich hätten mit dem Marschall und Mihai Antonescu während ihres Besuches im Führerhauptquartier Friedensfragen. Nach dieser eingelaufenen Nachricht wird wiederum Herr Mihai Antonescu mit solchen Verbindungen und zwar behauptet, dass er mit neutralen dabei scheint es wahrscheinlich, dass Großbritannien und die Vereinigten Staaten sich mit Russland vereinigen werden. Berlins. Obwohl noch keine vertragliche selbstverständlich weiß ich nicht, was an diesen Gerüchten Wahres ist. Die Friedenskonferenz immerhin der siegreichen Kräfte wird sich voraussichtlich in Europa versammeln, gegenüber auf eine während die letzten Stadien des Krieges gegen Japan noch gar nicht sind. Dem türkischen Gesandten auf dieser Konferenz werden die geschlagenen Aggressorstaaten Richtungsanweisungen von den Siegern zwischen uns die Friedensfrage dieser auch nur andeutungsweise erörtert worden. So effektiv wie eine völlige Klarstellung dieser Angelegenheit ist daher nunmehr notwendig geworden. Welche diese zwei schrecklichen Kriege ich bitte Sie, dieserhalb den Vizeministerpräsidenten Antonescu aufzusuchen und zu diesem Zweck unter Verwertung der ungeheuren Darlegung und unter Hinweis auf diese Gerüchte mitzuteilen. Dass Deutschland, wie er auch aus der Proklamation des Führers erneut hervorgehe, nicht an Frieden, sondern ausschließlich an die restlose Besiegung seiner Feinde denke. Verschiedentlich schon seien mir Gerüchte zu Ohren gekommen, dass man anscheinend gewisse Gespräche es ist die Absicht der Führer der Vereinten Nationen, eine Weltorganisation zur Erhaltung des Friedens auf der Grundlage der Vorstellungen von Frieden und Gerechtigkeit und dem Wiederaufbau des Wohlstands ins Leben zu rufen. Ich könne mir allerdings nicht denken, als Teil dieser Organisation wird ein Instrument der europäischen Regierung etabliert, das den Geist des früheren Völkerbunds verkörpert, ohne aber dessen Schwächen unterworfen zu sein. Bitten möchte ich daher aber Herrn Antonescu, die diese Einheit bilden werden, sollen nicht allein die großen Nationen Europas und Kleinasien sein. Keiner wird mit Sicherheit voraussagen können, dass die Sieger niemals unter sich zu streiten anfangen oder dass die Vereinigten Staaten sich nicht noch einmal aus Europa zu beziehen. Aber nach den Erfahrungen, die alle durchgemacht haben, und am Leiden und der Gewissheit, dass ihr dritter Kampf alles zerstören wird, was an Kultur, Reichtum und Zivilisation der Menschheit noch übrig ist und uns beinahe auf das Niveau wilder Tiere zurückfallen lassen wird, wird der stärkste Versuch von den führenden Mächten unternommen werden, ihre ehrenvolle Verbindung zu erhalten und persönliche Botschaft sich durch Opfer und Selbstkontrolle einen glorreichen Namen für den menschlichen Annalen zu erarbeiten. Nehmen Sie bitte meine Glückwünsche zur Kapitulation von Generalfeldmarschall Paulus und zur Niederlage der 6. Deutschen Armee entgegen. Das ist wirklich eine großartige Leistung. Um eine gesunde Entwicklung der Jugend zu sichern, führte die Partei die erweiterte Kinderlandverschickung durch. Sonderzug um Sonderzug bringt unsere Jungens und Mädels aus allen Schichten des Volkes in die schönsten Gaue des Reiches und der befreundeten Slowakei. An der See und im Gebirge führt die Jugend in ihren Lagern ein ungestörtes Leben. Auschwitz-Birkenau, Todesrampe. Mitternacht vom 1. zum 2. Februar 1943. Alles aussteigen, alles liegen lassen. Eine Panik. Jeder versucht, so viel wie möglich in die Taschen zu stopfen. Die SS-Leute brüllen Bewegung, ein bisschen Dalli. Noch ein Hemd wird angezogen, noch ein Pullover. Zigaretten, vielleicht als Tauschobjekt. Männer auf diese Seite, Frauen auf die andere Seite. Frauen mit Kindern auf die LKWs. Männer und Frauen, die schlecht zu Fuß sind, können mit den LKWs mitfahren. Viele melden sich. Der Rest wird in Fünferreihen aufgestellt. Eine Frau versucht, zu uns herüberzukommen. Sie will vermutlich ihren Mann oder Sohn sprechen. Ein SS-Mann reißt sie mit einem Spazierstock zu Boden, am Hals. Sie bleibt liegen, wird weggezerrt. Arbeitseinsatz. Ein SS-Offizier steht vor uns. Obersturmführer. Wird von einem Posten so angesprochen. Vermutlich Arzt. Ohne weißen Kittel, ohne Stethoskop. In grüner Uniform mit Totenkopf. Einzeln treten wir vor. Seine Stimme ist ruhig, fast zu ruhig. Fragt nach Alter, Beruf, ob gesund. Lässt sich Hände vorzeigen. Einige Antworten höre ich. Schlosser, links. Verwalter, rechts. Arzt, links. Arbeiter, links. Magazineur der Firma Bata, rechts. Schreiner, links. Dann ist mein Vater an der Reihe. Er geht den Weg des Verwalters und Magazineurs. Er ist 55, dürfte der Grund sein. Dann komme ich. 23 Jahre gesund. Straßenbauarbeiter. Die Schwielen an den Händen, wie gut sind die Schwielen. Links. Mein Bruder Ernst, 20, Installateur, links. Mein Bruder Edgar, 17, Schuhmacher, links. Versuche meine Mutter, Frau, Schwester, Schwägerin zu entdecken, es ist unmöglich. Viele Autos sind abgefahren. Aufstellung in Dreierreihen. Ein SS-Posten fragt nach tschechischen Zigaretten. Ich gebe ihm welche. Er beantwortet meine Fragen. Die Kinder kommen in den Kindergarten. Männer können ihre Frauen sonntags besuchen. Nur sonntags? Das reicht doch. Es muss wohl reichen. Wir marschieren. Auf einer schmäleren Straße. Wir sehen ein hell erleuchtetes Quadrat. Mitten im Krieg keine Verdunklung. Wachtürme mit MGs, doppelter Stacheldraht, Scheinwerfer, Baracken. SS-Wachen öffnen ein Tor, wir marschieren durch, wir sind in Birkenau. Vor einer Baracke bleiben wir 10 Minuten stehen, dann werden wir eingelassen. Aus dem Transport von 1000 Männern, Frauen und Kindern sind es jetzt 155 Männer. Mehrere Häftlinge sitzen an Tischen. Geld und Wertgegenstände sollen abgegeben werden, auch Verstecktes, sonst gibt es harte Strafen. Aus meinem Hemdkragen trenne ich ein Stück auf, 10-Dollar-Note von meinem Schwiegervater als Reserve für Notzeiten. Die Namen werden registriert. Ich frage, ob ich die Kennkarte behalten soll. Nein, heißt es. Wir bekämen neue. Wir kommen ins Freie. Dann eine andere Baracke. In einem Raum legen wir unsere Kleider ab. Nur Schuhe und Gürtel behalten wir. Sämtliche Haare werden abgeschnitten und abrasiert wegen der Läuse. Wir werden mit Kuprex eingesprüht. Kommen in einen sehr warmen Raum, stufenartig angelegt wie eine Sauna. Wir sind nackt und freuen uns über die Wärme. Eigenartig sehen wir aus. Komisch. Glatzen und den nackten Bauch einen Gürtel und wir haben Schuhe an. Ein Häftling in gestreifter Kleidung kommt herein, stellt sich vor uns. Wir fragen nach den Frauen, Kindern. Gehen durch den Kamin. Wir verstehen ihn nicht. Wir halten ihn für einen Sadisten, wir fragen nicht mehr. Im Raum wird es immer heißer. Plötzlich wird eine Eisentür aufgerissen, führt zu einem Nebenraum. Häftlinge brüllen Bewegung, Dalli. Genau wie die SS an der Rampe, scheint die Lagersprache zu sein. Mit Stockschlägen werden wir in den eiskalten Raum unter die Brausen getrieben. Eiskalter Raum, eiskaltes Wasser, nach der warmen Sauna. Beim Versuch, den kalten Strahl auszuweichen, gibt es Stockschläge. Nach 10 Minuten wird das Wasser abgestellt. Handtücher gibt es nicht, dafür Kleidung, fremde Kleidung. Zivilkleidung mit einem breiten roten Strich auf der Rückseite der Jacke. Je einem Strich an den Hosenbeinen. Scheint Ölfarbe zu sein. Es gibt eine Jacke, Hose, Unterhose, Hemd, Socken. Keinen Mantel, keine Mütze. Dienstag, 2. Februar 1943. Kurz nach Mitternacht erhielt das 11. Korps aus dem Führerhauptquartier folgenden Funkspruch. Das deutsche Volk erwartet von euch, dass ihr eure Pflicht genauso tut wie die Besatzung des Südkessels. Jeder Tag, jede Stunde, die ihr aushaltet, erleichtert den Aufbau einer neuen Front. Nordkessel an Führerhauptquartier. Die Truppe ist verwundert, dass ihr kommandierender General noch nicht das Eichenlaub erhalten hat. 11.15 Uhr. Das 11. Korps hat mit seinen Divisionen bis zum letzten Mann gegen vielfache Übermacht gekämpft. Es lebe Deutschland. Meldung 1711 FCK 1913 14.06 Uhr. In Stalingrad keine Kampftätigkeit mehr. Wolkenhöhe 5000 Meter. Sicht 12 Kilometer. Klarer Himmel. Vereinzelt kleine Wölkchen. Temperatur 31 Grad minus. Über Stalingrad Nebel und roter Dunst. Wetterstelle meldet sich ab. Gruß an die Heimat. Ich liebe dich, mein Heimatland. Uns ist die halbe Welt bekannt. Doch gibt's nur ein Dachheim. Von Ort zu Ort, Kamerad, es geht um dich daheim. Ich liebe dich, mein Heimatland, uns ist die halbe Welt bekannt, doch nicht so in den Nachmittagsstunden des 2. Februar überreichte Generaloberst Zeitzler Hitler die Nachricht vom Ende im Nordkessel. Hätten die Bernburger gehorcht! Nichts weiter als gehorcht! Den Befehl ihres Königs gehorcht! Sie wären stehen geblieben vor dieser Stellung! Sie hätten sich zusammenschließen lassen! Sie hätten eine Mauer von Leibern, von falschen Leibern aufgebaut! Und die Österreicher so lange festgehalten, bis Townsend mit seinen Kanonen durch den Dreck durchgekommen war! Bis er diese Kanonen auf den Mühlberg gebracht hätte. 2 Stunden hätte ich gebraucht, 2 Stunden nur. Vielleicht auch nur eine. Aber damit konnte ich nicht rechnen, mein lieber Bruder, dass meine Preußen fliehen. Daran sind wir verblutet in Kunersdorf. Dafür hat heute Preußen zu zahlen, dass ein paar Soldaten ihr Leben höher achteten als das Leben von Preußen. Preußen lebte unter unserem Vater. Er war ein großer Soldat. Vielleicht ein noch größer als du. Er war es, der die Armee aufgebaut hat. Aber er hielt den Frieden und hielt das Maß. Er hat Dörfer aufgebaut und Städte. Er hat Straßen gebaut. Er hat aus Sumpfland blühendes Ackerland gemacht. Ein Lebenswerk des Friedens. Und um diesen Frieden zu erhalten, muss ich Krieg führen. Ein Krieg, der das Ende eines freien Deutschlands sein wird. Welches Deutschland meinst du? Jenes überalterte, nur noch vom vergangenen Glanz lebende römische Reich deutscher Nation? Diese Utopie soll zugrunde gehen. Und kommen muss ein deutsches Reich. Ich kann es auch nicht fassen. Ich bin immer noch der Meinung, dass es vielleicht nicht stimmt, dass er vielleicht ganz schwer verwundet daliegt. Nein, es stimmt. Die kommen sofort nach Moskau und kommen zu der GPO. Und die werden Befehle herausfetzen, dass der nördliche Kessel sich auch übergeben soll. Der Schmidt wird alles unterschreiben. Wer nicht den Mut hat, in solcher Stunde den Weg anzutreten, den jeder Mensch einmal antreten muss, hat auch nicht die Kraft, dem zu widerstehen. Der kommt in die Seelenmarter hinein. Bei uns ist zu viel der Intellekt gezüchtet worden und zu wenig die Charakterfestigkeit. Man kann sich die Art eigentlich gar nicht erklären. Sagen Sie das nicht. Bei mir war ein Brief, Belo hat den Brief bekommen. Ich kann ihn Ihnen zeigen. Da hat er gesagt, ist von den Leuten zu folgender Beurteilung gekommen. Und da stand dann Paulus, Fragezeichen. Der eine, Seydlitz, abschießen. Schmidt, abschießen. Von Seydlitz habe ich auch Schlechtes gehört. Im Deutschen Reich haben im Frieden jährlich 18.000 bis 20.000 Menschen den Freitod gewählt, ohne irgendwo in einer solchen Lage zu sein. Hier kann ein Mann sehen, wie 45.000 bis 60.000 seiner Soldaten sterben und mit Tapferkeit bis zum Letzten sich verteidigen. Kann er sich da den Bolschewiken ergeben? Ach, das ist... Das ist so etwas, dass man es eigentlich gar nicht fassen kann. Aber der erste Zweifel wurde bei mir schon vorher wach. Das war der Moment, wo es hieß, er fragt an, was er tun soll. Wie kann er da überhaupt anfragen? In Zukunft wird also immer, wenn eine Festung belagert wird und der Kommandant bekommt eine Aufforderung zur Übergabe, er erst anfragen, was soll ich jetzt tun? Wie leicht ist so etwas zu machen? Die Pistole, das ist doch eine Leichtigkeit. Was gehört schon für eine Feigheit dazu, vor dem auch noch zurückzuschrecken? Lieber sich lebendig begraben lassen. Und zwar in einer solchen Lage, wo er doch genau weiß, dass sein Tod die Voraussetzung für das Halten des nächsten Kessels ist. Denn wenn er ein solches Beispiel gibt, darf man nicht erwarten, dass die Männer weiterkämpfen. Da gibt es keine Ausrede. Dann muss er sich vorher totschießen, wenn die Nerven zu versagen drohen. Wenn die Nerven versagen, bleibt sowieso nichts anderes übrig, als zu sagen, ich konnte es nicht mehr, und sich totzuschießen. Da kann man auch sagen, der Mann hat sich totzuschießen, so wie sich früher die Feldherren in das Schwert stürzten, wenn sie sahen, dass die Sache verloren war. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Selbst ein Varus hat dem Sklaven befohlen, töte mich jetzt. Ich denke immer noch, dass sie es vielleicht getan haben. Und dass die Russen nur behaupten, sie haben sich alle in Gefangenschaft begeben. In diesem Krieg wird niemand mehr Feldmarschall. Das wird alles erst nach Abschluss des Krieges gemacht. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Man war so felsenfest von dem Ende überzeugt, dass man seine letzte Freude... Dass das heroisch ausgeht, musste man ja annehmen. Man konnte gar nicht anders denken. Und in dieser Umwelt von Menschen, wie kann man da überhaupt anders handeln? Da muss ich sagen, dass jeder Soldat ein Idiot ist, der sein Leben einsetzt. Wenn ein kleiner Muschik überwältigt wird, so verstehe ich das noch. Der Führer einer Truppe hat es viel leichter. Auf ihn sieht jeder hin. Er hat es doch leicht, sich totzuschießen. Der einfache Mann hat es schwer. Wenn der kleine Wurm, auf den alles einschlägt, in einem solchen Falle sagt und lässt sich gefangen nehmen, so verstehe ich das. Aber das muss ich sagen. Wie heroisch haben sich, das kann man nicht bestreiten, natürlich auch viele Deutsche. Und dass wir es nicht fertig bringen mit unserem wirklich geistig so hochstehenden Führerkorps, unseren so hochstehenden Soldaten und unseren den Russen doch letzten Endes überlegenen Waffen. Trotzdem waren wir immer überlegen, wenn ich von Stalingrad absehe. Wie ich es heute Nacht hörte, habe ich gleich den Puttkammer feststellen lassen, ob die Geschichte schon draußen ist. Wäre es im Rundfunk noch nicht bekannt gewesen, hätte ich sofort gestoppt. Mir tut es darum so weh, weil das Heldentum von so vielen Soldaten von einem einzigen charakterlosen Schwächling ausgelöscht wird. Und das wird der Mann jetzt tun. Sie müssen sich vorstellen, er kommt nach Moskau hinein. Und stellen Sie sich den Rattenkäfig vor. Da unterschreibt er alles. Er wird Geständnisse machen, Aufrufe machen. Sie werden sehen, Sie werden jetzt den Weg zur Charakterlosigkeit bis nach unten gehen. Bis in die tiefste Niederung. Da kann man auch sagen, da zieht eine böse Tat fortzeugend immer neues Böses nach sich. In Stalingrad unsere Armee erwiesen hat, wie deutsches Volk kämpft ohne Zwang für seinen Führer, Volk und Vaterland. In solcher Lage stehen OW in Eis und Frost, in Sturm und Schnee. Von allen Seiten eingekreist, der Tod aus ihren Reihen große Lücken reißt. Die Wolga war gefroren fest, von Osten sie dem Feinde lässt. Herüberstürmen immer mehr. Millionenweise wächst das feindliche Heer. Der Feind rief an, wo denkt ihr hin? Für euch hat schon der Kampf keinen Sinn. Steigt eure Waffen, ergebet euch. Frei werdet ihr aus diesem Blutbad gleich. Für seine Fahne der deutsche Held, bevor er zog zum Kampf ins Feld, schwor er die Treue mit frohem Mut, zu kämpfen bis zum letzten Tropfen Blut. Und dieses Eides eingedenk, die Waffen er zum Feinde lenkt, und kämpft, solange er kämpfen kann, der Tod allein vermag ihn hindern dran. Trotz feindlicher großer Übermacht haben wir unsere Pflicht vollbracht, jetzt ist der Tod uns angenehm, es lebe der Führer und auf Nimmersehen. Stalingrad ist gefallen. Generaloberst Paulus hat kapituliert. Der englische Sender hat ausführlich darüber berichtet, während unsere Nachrichten alles herunterspielen und in erster Linie General Paulus zum Sündenbock machen. Die Waffen hatten wir vor dem Eingang aufgestapelt. Die weiße Fahne gehisst und warteten darauf, dass wir gefangen genommen würden. Verehrter und lieber Herr Röscher, soeben erfahre ich von dem schweren Schicksalsschlag, der Sie durch den Verlust Ihres Sohnes getroffen hat. Zwei Mädel aus meiner Klasse erzählen mir von Soldaten, die aus russischer Gefangenschaft entwichen seien und berichtet hätten, dass sie es gar nicht so schlimm gehabt hätten. Aber Agnes wünscht Enno konsequent lieber den Tod als die Gefangenschaft. Meine herzensgute Michaela, kurz vor meiner Abreise sende ich dir noch diesen Gruß. Ich kann mir deine Gefühle vorstellen, die dich in diesem Augenblick bewegen. Meine Liebe, ein Brief vom 27. und Luftpost vom 28. Seit einer Woche sind wir nun in unserem neuen Bunker. In Stalingrad nähert sich die Tragödie ihrem Ende. Auch sonst weiterhin schwere Abwehrkämpfe. Um 9 Uhr kamen die ersten russischen Soldaten und führten uns ab. Wenn die Russen bei uns durchbrechen, werden wir wohl helfen müssen, das abzustoppen. Ich verstehe Ihren Schmerz und fühle mit Ihnen. Bin ich doch in einer ähnlichen Lage und bange dauernd um das Leben meines Sohnes, meines einzigen Kindes. Letzte Nacht tobte mit großer Wucht ein Schneesturm aus Südwest. 6 Tage musste ich mit Durchfall und Erbrechen im Bunker im Bett liegen. Der Berliner ist außer sich und hat sich hinreißen lassen, in der Anatomie laut über den Scheißkrieg zu schimpfen. Er sagte, er hoffe, dass die Engländer bald den Krieg gewinnen. Das wäre für uns noch das Beste. Wenn Ihnen auch Worte das Verlorene nicht wiederbringen können, so mögen Sie doch helfen, aus aufrichtigem Herzen kommend, sich wieder aufzurichten und dem Leben mit seiner so harten Sprache wieder fester ins Auge zu blicken. Wie wir gehört haben, liegt eine neue Division hinter uns in Bereitschaft, um uns hier abzulösen. Der Berliner ist noch einmal davongekommen. Die Geliebte des NS-Spitzeloffiziers hat seine Äußerung in der Anatomie gehört und sofort gemeldet. Zurzeit lese ich Binding, Opfergang und andere kleine Erzählungen. Zum Glück waren auch 2 befreundete Oberleutnants bei der diesbezüglichen Offiziersbesprechung. Die haben das Ganze als Witz deklariert, weil wir ja immer noch dabei sind, England auszuradieren. Aber mein herzensgutes Mädel, du weißt, worum es geht und dass wir beide gefestigt in diesen Kampf hineingehen. Mein Berliner ist bei mir. Trotz Nazis und Bomben sind wir glücklich. Es wird einmal das große Wiedersehen kommen. Mit den Stammritzen der Wände kann man ihn durchsehen. Glücklicherweise haben wir unseren kleinen Kanonenofen mitgenommen. Und so ist es einigermaßen warm darin. Was nicht alles geschieht. Heute früh kommt vom Flugplatz her ein Flakgeschoss, scheinbar ein Fehlangriff, denn es ist kein Flugbetrieb, durchschlägt bei unserem ersten Zug die Holzwand, reißt einem Gefreiten den Stiefel auf und nimmt den Nagel des großen Zehs mit. Das Geschoss ist nicht krepiert. Gott sei Dank. Wenn es das Schicksal anders bestimmt, dann finde dich bitte damit ab. In herzlicher Anteilnahme drücke ich Ihnen in Gedanken still die Hand und begrüße Sie mit Ihrer Gattin als Ihr Ergebener, Otto Seltheimer und Frau. Einige Minuten lang kommen wir uns unverwundbar vor. Ich grüße dich mit ganzer Innerlichkeit. Dein Gerhard. Den Rest des Abends in einsamer Verzweiflung verbracht. Lieber Heinrich, zunächst sende ich dir die besten Grüße aus der Heimat. Von uns allen kann ich dir die beste Gesundheit mitteilen. Hoffe auch von dir das Beste und dass dieser Brief bei dir in der besten Gesundheit antrifft. Habe in letzter Zeit keine Post mehr erhalten von dir. Das letzte war den Brief an Werner vom 13.01.43 und Felix an Mia vom 12.01.43. Also, wie es jetzt hier heißt, soll Postsperre sein. Es kommt auch gar nichts aus dem Osten und von Afrika auch nicht. Paul hat auch in den letzten 14 Tagen nicht mehr geschrieben. Das letzte war vom 14.01.43. Es sieht jetzt doch ganz traurig aus in der Welt. An der Ostfront geht es doch jetzt schwer rund. Wie ist es denn mit dir? Bist du auch schon wieder vorne? Wie hast du es denn mit deinen Füßen? Kannst du wieder laufen? Heute Mittag erhielten wir noch Post von Alfons. Er liegt immer noch im Lazarett. Er ist nierenkrank und es könnte noch wohl März, April werden, bis er wieder gesund sei. Er war froh, dass er aus dem Russland heraus war. Bist du noch auf deiner alten Stelle? An der Südfront, da geht es doch schrecklich her. Hugo sitzt auch in dem Kessel von Stalingrad und Emil und noch mehrere aus unserem Ort. 16, 17 Mann. Ob die alle wohl wieder herauskommen? Möchte der liebe Gott doch einmal ein Ende machen von dem Menschenmorden. Hast du schon von Felix Post erhalten? Er ist auch noch viel zu früh wieder besser geworden. In seinem letzten Brief an Mia schrieb er auch, dass ihm seine Füße schon wieder angefroren seien. Wollen aber doch hoffen, dass bald der Krieg alle ist, denn so kann es nicht mehr lange so weitergehen. Jetzt will ich dir, lieber Heinrich, auch mal von Werner mitteilen. Ich habe jetzt den Kopf so voller Sorgen um euch Jungs, jetzt alle 3 fort. Werner ist jetzt auch bei den Soldaten, bei SS. Gut 8 Tagen im Arbeitsdienst und da gemustert bei der SS. Also nicht freiwillig, sondern gezwungen. Es sind noch mehrere aus Neukirchen. Karl, Gustav, Norbert und Ludwig. Alle, die passende Größe hatten. Einfach ab bei SS. Unser Werner war erst in Dresden, in Sachsen. Und gestern erhielten wir einen Brief von ihm. Und jetzt sollte er nach Pikowitz bei Prag im Sudetenland. Hoffentlich ist er jetzt schon da. Alle anderen sind nach Warschau gekommen, in Polen. Wo es am besten ist, ich weiß es nicht. Es tut mir sehr leid für ihn, ist noch so jung, gut 17 Jahre und gleich so weit in die Welt. Und hat auch gleich so ein Pech, wie du damals gehabt hast. Ich habe so viele Sorgen um ihn, gerade bei SS, aber was soll man machen? Sie können keine Freiwillige mehr bekommen, dann geht es zwangsweise. Er hat selber 2-mal geschrieben. Er hatte sich nicht freiwillig gemeldet und auch nicht unterschrieben. So weit sind wir gekommen, dass sie die Kinder schon heranziehen. Er hat seine Fortbildungsschule nicht mal zu Ende bekommen. Wollen das Beste hoffen, dass der Krieg bald zu Ende ist. Wir sind doch jetzt auf dem Höhepunkt. Und ich will fleißig für euch alle 3 beten. Und anders kann man ja nichts mehr dran machen. Wenn Werner dich schreibt, lieber Heinrich, dann schreibe ihm doch sogleich mal einen Brief wieder und muntere ihn nur auf. Er ist noch zu jung. Du weißt ja sicher noch, wie es dich erst gegangen ist. Du warst auch ja noch so ein Jung. So, das wäre so das Neueste. Und dann möchte ich dir auch noch eben mitteilen, dass man jetzt keine Päckchen mehr schicken kann. Bis zum 21. März ist Sperre, also nur 100 Gramm. Werden diese Tage sogleich welche abschicken. Du hast auch noch 3 unterwegs, wo du noch nicht drauf geantwortet hast. Nun zum Schluss alles Gute und will hoffen, dass wir diese Woche Post erhalten von euch allen. Sei vielmals gegrüßt von deiner Mutter. Lebe wohl, auf Wiedersehen. Meine Männer kommen langsam an, eben Krapotkin, seit 23. unterwegs. Der eine hat 3 Finger, der andere 2 Fersen, der Fahrer die 10 erfroren. Mein Fahrerjäger kommt ebenfalls an. Wagen liegt in Taganrog, ist 3 Tage unterwegs. Die letzten 12 Stunden auf einem offenen Kohlengüterwagen, 27 Grad Kälte. Heimat, Heimat, wenn du das alles sehen könntest. Ging heute Abend von der Redaktion zu einem Dämmershoppen mit Zweigert und den Malern in die Klosterstraße und kam merkwürdig sorglos nach Hause. Fand dann auf dem Tisch wieder die kleinen schmutzigen Zettel vor, die Jürgens Briefe darstellen. Mich überkam beim Lesen dieser krakeligen Schrift plötzlich eine Verzweiflung, wie ich sie noch nie erlebt habe. Er schreibt am 14. Januar, dass er seit dem 6. Januar zum ersten Male mehr als eine halbe Stunde geschlafen habe. Nie wird einem die absolute Gewalt des militärischen Gehorsams so offenbar, als wenn man aus einem totenähnlichen Schlaf geweckt wird und zu einer vorgesetzten Dienststelle muss. Viele Verluste. Was ist man für ein Tier geworden? Nächtliche Begegnung mit einem T-34 auf 10 Meter. Ich weiß es jetzt. Er wird diesen Krieg nicht überleben. Wenn er sterben muss, soll es schnell gehen. Es wachsen Flügel mir an beiden Schultern. Durch stille Ätherräume schwingt mein Geist, so wie es der Prinz von Homburg sagt. Ich wünsche ihm diesen Zustand. Stalingrad zu Ende. Fluchwürdige Tragödie. 3 Tage Landestrauer sind angesagt. Alles wird geschlossen. Gestern. Aus Moskau kommt die deprimierende Nachricht, dass Paulus und 14 seiner Generäle in bolschewistische Gefangenschaft geraten seien. In London bricht man geradezu in ein Hohngeschrei aus. Der Südkessel ist jetzt von den Sowjets gänzlich ausgeräumt worden. Wäre Paulus dabei wirklich in Gefangenschaft geraten, so stellte das für uns im Hinblick auf die außerordentlich schweren Opfer, die wir an Mannschaften und Offizieren haben, einen kaum wieder gut zu machenden Prestigeverlust dar. Man mag der Meinung Ausdruck geben, dass es leicht ist, von Berlin aus eine solche Sache nach dem ungeschriebenen nationalen Ehrenkodex zu beurteilen. Aber immerhin muss hier in Betracht gezogen werden, dass der Befehlshaber in Stalingrad die Wahl hatte, entweder 15 oder 20 Jahre länger zu leben oder ein mehrtausendjähriges ewiges Leben in unverwelklichem Ruhm zu gewinnen. In den großen Krisen und Erschütterungen des nationalen Lebens erst bewähren sich die wahren Männer, aber auch die wahren Frauen. Da hat man nicht mehr das Recht, vom schwachen Geschlecht zu sprechen. Da beweisen beide Geschlechter die gleiche wilde Kampfentschlossenheit und Seelenstärke. Die Nation ist dazu bereit. Der Führer hat befohlen, wir werden ihm folgen. Wenn wir je treu und unverbrüchlich an den Sieg geglaubt haben, dann in dieser Stunde der nationalen Besinnung und der inneren Aufrichtung. Wir sehen ihn greifbar nahe vor uns liegen. Wir müssen nur zufassen. Wir müssen nur die Entschlusskraft aufbringen, alles seinem Dienst unterzuordnen. Das ist das Gebot der Stunde. Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun, Volk, steh auf und Sturm bricht los! Wir sind hier bereit für den totalen Krieg und wollen gern auf vieles verzichten, wenn wir nur siegen. Es ist doch etwas Großes um diese straffe, einheitliche Führung. Für die Betroffenen ist es vielleicht im Augenblick hart, aber was hilft es, wenn sie ihre Existenz aufrechterhalten und Deutschland bricht zusammen? Dann werden sie später in höherem Maße leiden für unabsehbare Zeit als jetzt die paar Kriegsjahre. Ich jedenfalls werde wohl das große Glück haben, vom Roten Kreuz eingezogen zu werden. Ich wollte, es wäre erst soweit. Ich habe die Größe der Zeit noch nie so empfunden wie jetzt, wo alles auf ein Ziel abgerichtet wird, dass wir siegen. Diese einheitliche, straffe Führung ist gewaltig. Wie sähe es wohl um uns aus, wenn wir sie nicht hätten? Ich kann nur voll und ganz Ja zu diesen Maßnahmen sagen. Und viele Leute tun das mit mir. Wir wollen keine Zimperliesen sein. Wir gehen allein zu Bett. Eine Wärmflasche brauchen wir nicht. Wir waschen uns mit kaltem Wasser. Unsere Schuhe putzen wir uns selbst. Regen macht uns nichts aus. Wir sind gern draußen, in der frischen Luft und in der Sonne. Da springen und klettern, da laufen und tollen wir umher. Das gibt rote Backen. Zimperliesen gefallen uns nicht. Sie sind zu ängstlich und zimperlich. Wo der deutsche Soldat steht, bleibt er stehen. Und keine Macht der Erde wird ihn vertreiben. 2. Februar 1943, Marie Lichtmeß. Meine liebe Frau Martha, heute kam etwas verspätet ein Brief vom 23.01. an, nachdem ich den Brief vom 25.01. schon gestern empfangen hatte. Deine Briefe, du hast mir in den letzten Wochen so besonders treu und regelmäßig geschrieben, sind mir gerade in diesen Tagen eine ganz besondere Hilfe und Freude. Die Art, wie du von deinen Pflichten in Haus und Gemeinde berichtest und von den Buben erzählst, die muntert mein Gemüt auf. Denn du kannst dir ja denken, dass einen so allerlei tiefgründige Gedanken bewegen. Man hat viel Zeit zum Nachdenken und macht sich eben auch so seine Gedanken. Du bist ja nun freilich nicht so ganz und gar in deinen Alltag eingesponnen, dass du nicht auch aufmerksam würdest auf die Dinge, die vor sich gehen. Es fragt sich ja nun ein jeder, was für neue kommende Entwicklung sich in dem gegenwärtigen Geschehen abzuzeichnen beginne. Du fragst mich ja auch danach, wenn auch nicht geradezu. Es ist schwer, darüber zu sprechen und noch schwerer, darüber zu schreiben. Fragt sich auch, ob es förderlich ist, darüber zu sprechen und zu schreiben. Es bedarf schon einer gewaltigen Selbstzucht, über diese Dinge sauber und klar nachzudenken. Es gilt jedenfalls in aller Treue und mit aller Sachlichkeit weiterhin das zu tun, was einem als Pflicht vor die Füße gelegt ist. Da habe ich dann also zu sorgen, dass ich noch genügend Brennholz heranschaffe, solange wir Schlittbahn haben. Da habe ich nach Kräften die Räude zu bekämpfen, die unter meinen Pferden ausgebrochen ist. Und dies und das. Du hast alles sorgsam zu richten für den Empfang unseres dritten Kindes. Und wenn die Grübeleien, was uns zu tun gebühret, irgendwann hinderlich werden sollten, so ist das von übel. Wir müssen es uns einmal wieder kräftig zu Gemüte führen, dass wir ja doch der Zukunft Christi entgegengehen. Die kündigt sich durch die Zeiten allemal durch erschreckende Zeichen an. Das darf uns nicht Wunder nehmen. Es geht uns ja doch immer wie jenen 10 Jungfrauen, welche einschliefen. Es entschwindet unserem Bewusstsein, dass wir ihm entgegengehen, wenn er verzeiht. Wenn sich dann aber zu Zeiten sein Nahen erschütternd ankündigt, so wachen wir einigermaßen erschreckt auf. Du verstehst wohl, wie ich es meine. Das nächstliegende tun und den Blick hoffend in die Zukunft gerichtet, aber nur eben in die Zukunft Christi. Gott weiß, ich bin etwas ungeduldig. So. Es war mir gut, diesen Brief zu schreiben, hat mir selbst sehr zur Klarheit geholfen und mich erleichtert. Ist doch gut, solch eine Frau daheim zu haben, die einen einfach durch ihr Dasein nötigt, sich Klarheit zu verschaffen. Ich konnte dir die letzten Tage nicht so recht von Herzen schreiben. Grüße die lieben Hausgenossen und Nachbarn. Dich und die Buben küsst dein Gerhard. Liebe Eltern und Annemarie, schickt mir bitte schnellstens die Papiere, damit ich alles so bald wie möglich zusammen habe. Es wird auf jeden Fall so werden, dass die Hochzeit bald stattfinden muss. Denn ich kann nicht damit rechnen, dass ich noch lange in Deutschland bleibe. Wir rechnen täglich mit unserer Versetzung. Ich werde auch nicht traurig darüber sein. Denn wenn man hört, wie die armen Kameraden in Russland so sehr leiden müssen und wir hier doch verhältnismäßig gut leben können. Wir leben doch in einer großen Zeit. Dieses Jahr wird wieder ein sehr heißes Jahr werden, davon bin ich überzeugt. Dennoch dürfen wir nicht den Mut verlieren, denn wir werden und müssen siegen. Unsere heldenhaften Kämpfer von Stalingrad. Heute Abend kam durchs Radio, dass Generalfeldmarschall Paulus und seine tapferen Männer sich ergeben mussten. Hoffentlich folgt bald die Vergeltung für diesen Verlust. Ich gebe zu, ich gehe jetzt nicht mehr mit derselben Leichtigkeit nach Russland wie im letzten Jahr. Das liegt daran, dass die Länge des Krieges sich auf das Gemüt auswirkt und der Kampf an der Front ja mehr oder weniger ein Entscheidungskampf zweier großer Völker geworden ist, den unsere Gegner mit bestialischer Grausamkeit durchführen. Aber es liegt auch wohl daran, dass ich nicht mehr so alleine im Leben stehe. Ich schicke mich an, eine Familie zu gründen und könnte im Kampf einen Menschen verlieren, den ich sehr lieb gewonnen habe. Liebe Eltern, ich denke auch hierbei an euch, denn die Möglichkeit des Fallens ist in den jetzigen Kämpfen in Russland zweifellos größer als zu Anfang des Krieges. Doch darf uns diese Tatsache nicht weich machen. Denn unser Vaterland hat gerade jetzt jeden Mann mehr nötig als jemals zuvor. Es geht um die Entscheidung, um unser Dasein überhaupt. Was bedeutet in dem Entscheidungskampf eines ganzen Volkes ein Menschenleben? Ich werde stolz und erfreut sein, wenn ich mich wieder an der Front weiß. Seid also vielmals gegrüßt von eurem Dietrich. In der Fortsetzung ihrer Mord- und Terrorangriffe gegen die deutsche Zivilbevölkerung griff in der vergangenen Nacht ein starker Verband britischer Bomber erneut westdeutsches Gebiet an. Unser an der Front der Heimat im terrorgeschändeten Westen eingesetzter Berichter Dr. Karl Holzammer hat das Wort. Nicht nur bis in die Wohnstätten der Schaffenden, nein, bis in die Krankenstuben hinein tragen die Angloamerikaner ihren Terrorkrieg. Wo die Stille des Hauses, die Kunst des Arztes und die Güte einer Schwester Heilung und Glück bedeuten, da bricht der Bombenlärm und die sinnlose Vernichtung auf die letzte Schranke der Ehrfurcht nieder. Man könnte jede dieser Terrornächte mit den menschenunwürdigen Gräueln am unschuldigen, gesunden wie kranken Leben belegen. Doch als Deutsche und als Soldaten halten wir es mit der Gesinnung unserer edelsten Geister, von denen einer Friedrich Schiller einmal sagt, denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab. Dieser Wahnsinn verdient nicht einmal eine Schilderung. Jede Untat fordert die Tat allein. Wir bei der Bergung der Verletzten, wir dürfen ruhig sagen der Verwundeten, bei Nacht oder Tag, die Ruhe hat bewundern dürfen, mit der die Geborgenen an den Rettungsstellen übernommen wurden. Der hat einen Hauptverbandplatz an der Front erlebt. ohne im Osten oder in Afrika gewesen zu sein. Alarm von 20.45 Uhr bis 21.50 Uhr. Schwerster Angriff seit dem 31. Mai. Sternklar. Unheimlich laut das Dröhnen der englischen Motoren, unterbrochen vom Einschlagen zahlreicher Bomben. Auf einmal hören wir, wie ein Bierfass rumpelnd, eine schwere Minenbombe sekundenlang herabkommen. Wir halten den Atem an, bis die Explosion das Haus erzittern lässt und wir, da oben kein Klirren erfolgt, wissen, dass es doch weiter von uns entfernt war, trotz der schweren Erschütterung. Als ich nach oben gehe, kann ich 5 große Brandherde unterscheiden. Unheimlich recken sich die kahlen Bäume gegen den roten Brandhimmel. Gleich darauf ruft die Braut von Helmut Faber an und teilt mir mit, dass Kolls Haus in Riel von einer Minenbombe verwüstet und unbewohnbar geworden ist. Unmittelbar darauf klingelt Hau. Seine Wohnzimmerfenster sind von der Minenbombe eingedrückt worden, die wir gehört hatten. Sie ist Ecke Militäringstraße, Friedrich-Schmidt-Straße, in den neuen Stadtwald eingeschlagen. 2 ausgebrannte Häuser in der Friedrich-Schmidt-Straße deuten an, dass der Flieger nach diesem Brandherd geschmissen hat. Brände in Bickendorf, unter anderem Flakkaserne, wo im Mannschaftsbau der Brand gelöscht werden konnte, während ein großer Geländeschuppen ganz ausbrannte. Brände in Ehrenfeld, wo unter anderem das Idolwerk etwas mitkriegte. Sehr schlimm Nippes, wo die Eisenbahnwerkstätten gerade wieder aufgebaut aufs Neue in Schutt und Asche gelegt wurden. Dazu freilich noch zahlreiche große und kleine Wohnhäuser. In Riel Luftmine mit verheerenden Gebäudeschäden. In Niel Glanzstoff getroffen, Troponwerk sehr schwer, bei Ford das Reifenlager in Brand. Brände in Mülheim und Kalk. Bei Familie Kalk sind die großen Fensterscheiben der Geschäftsräume eingedrückt. Die Wirkung der Luftmine im Hause Koll war so stark, dass im Keller Helmut Faber der schwere Wintermantel in 2 Stücken vom Leib gerissen wurde, desgleichen seiner Braut der Pelzmantel, ohne dass die Kleider darunter beschädigt worden waren. In den oberen Räumen flogen Kleidungsstücke weit in die Umgebung. So hing etwa ein leichter Mantel mit Haken in einem Baum, während ein schwerer Mantel ganz weggepustet wurde und unauffindbar blieb. Es weht der Wind mit Stärke 10. Das Schiff schwankt hin und her. Am Himmel ist kein Stern zu sehen. Es tobt das wilde Meer. Oh, seht ihn an, oh, seht ihn an. Dort zeigt sich der Rabautermann. Doch wenn der letzte Mast aufbricht, wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde bebt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Liebe Mutti, denke nur, gestern hatte ich meinen ersten, großen, ganz großen Erfolg. Man muss bald eine unglückliche Liebe hinter sich haben, ehe man künstlerisch etwas leisten kann. Heute Vormittag bin ich von Soldaten auf der Straße angesprochen worden, die mir sagen wollten, wie bezaubernd ich gewesen sein soll. Außerdem haben sie es auch den Kollegen gesagt und der alte General, dem zu Ehren die Vorstellung im hiesigen großen Stadttheater gegeben wurde, hat zu unserer Heimleiterin gesagt, dass mein Kleid, mein Auftreten, alles überhaupt riesig fein gewesen sein soll. 2 junge Schauspieler, einer vom Staatstheater Kassel, der andere aus Coburg, sprachen mich an und erzählten, dass sie aus dem Engagement eingezogen und nach Russland geschickt worden sind und nun im Stadttheater hier ein Ensemble zusammengestellt haben. Und das Einzige, was ihnen fehlt, sind Frauen für die Stücke. Ich war bei den vielen Plänen, die mir die beiden reizenden Männer, ein jugendlicher Charakterspieler und ein jugendlicher Held erzählten, natürlich Feuer und Flamme. Mein Gott, wäre das schön, wenn ich aus dieser unsauberen, augenblicklichen Atmosphäre herauskäme und schneller zum Theaterspielen und festen Engagement käme, als ich geglaubt. Der Oberspielleiter des Stadttheater Stuttgart war auch gestern in der Vorstellung. Lauter Fachleute und so gebildet und fein im Gespräch. Ich war so glücklich, mal Kollegen zu treffen. Bühnenmenschen und nicht immer nur Artisten, Artisten und Zuhälter. Aber mein Leid ist noch nicht zu Ende, obgleich die Liebe nun Gottlob tot ist und ich eigentlich bei aller Freundlichkeit gegen ihn nur Verachtung empfinden kann und habe sehr, sehr viel gelernt. Und auch, so glaube ich, in der Behandlung gegen die Männer. Und das Wichtigste, ich fühle, dass ich jetzt überall als Frau begehrt werde. Das Interesse der Männer aber zu halten, ihnen mehr zu geben als Küsse, Worte, Versprechungen, das muss ich noch lernen. Ich kann dir leider nicht ausführlicher schreiben. Mein Leben muss jede Sekunde am Tage gelebt werden. Morgen geht es weiter. Am 20. sollen wir in Orel sein. Küsse, dein wachsendes Kind. Deutschland ist in einer furchtbaren Krise. Wir leben in einer Epoche, die alles entscheiden und das Gesicht von Europa verändern wird. Vor ihrer Entscheidung muss man furchtbare Zufälle bestehen. Aber nach ihrer Entwicklung klärt sich der Himmel auf und wird heiter. Und wie groß auch die Zahl meiner Feinde ist, ich vertraue auf meine gute Sache und die bewundernswerte Tapferkeit der Truppen, vom Marschall bis zum jüngsten Soldaten. Die Armee greift an. Im Osten sieht's schlecht aus. In Stalingrad ist die 6. Armee eingekesselt in 2 Kessel. Einer davon ist bereits vernichtet. Der andere wird sich auch nicht retten können. Und Gefangene werden die Russen kaum machen. Es ist furchtbar deprimierend nach den gewohnten Erfolgen. Meine liebe Frieda, du schreibst von Urlaub. Eben sind wir bei uns auf der Stube am Diskutieren über Urlaub. Es besteht für uns ein Fünkchen Hoffnung, außer der Reihe auf Urlaub zu kommen. In Kürze gehen wieder Ukrainer-Transporte ins Reich. Es besteht Hoffnung, dass wir die Begleitung stellen. Bei unserem Kommandeur ist telegrafisch angefragt worden und um Erlaubnis gebeten. Es besteht wenig Aussicht, dass er es genehmigen wird, da noch strenge Urlaubssperre ist. Im Osten soll jeder nach Möglichkeit einmal im Jahr auf Urlaub. Das heißt, er hat kein Anrecht auf Urlaub, sondern wenn es möglich ist, kann er fahren. Im Gouvernement ist es besser, da darf 2-mal im Jahr auf Urlaub gefahren werden. Bei uns sind noch 30 Mann, die über ein Jahr nicht zu Hause waren. Die kommen jetzt natürlich zuerst an die Reihe. Vor der Sperre hatten wir im ganzen Monat Januar 6 Plätze. Da kannst du ja ausrechnen, wann ich wieder auf Urlaub komme. Augenblicklich wartet jeder gespannt auf die Antwort unseres Generals. Lieber Racker, ich wünsche dir recht gute und baldige Besserung. Es grüßt herzlichst dein Bocki. Grüße Ilse und Mutter und Müllers. Meine Gedanken sind jetzt öfter in Russland. Ich stelle mir unsere Fahrt vor, Überfälle von Partisanen, Tiefangriffe von Ratas. Ein Kamerad berichtet, dass Minenfelder durch Juden abgekämmt werden, indem sie sich die Hände reichen und in langen Linien darüber gejagt werden. Alle 2 Minuten gehen dann so 5, 6 Juden in die Luft. 2 fliegen mit einer Klappe. Die Berliner Philharmoniker spielen die Ouvertüre zu Figaros Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart. Am Dirigentenpult Staatskapellmeister Eugen Jochum. Deutsche Botschaft Paris. Schleier. An den Oberbefehlshaber West. Betrifft Italiener- und Judenmaßnahmen im neu besetzten Gebiet. Wie dort bekannt sein dürfte, konnte eine Bereinigung der Judenfrage im neu besetzten Gebiet bisher nicht in Angriff genommen werden, betrifft, da die italienischen Besatzungsbehörden in ihrem Bereich Juden, und zwar nicht nur solche italienische Staatsangehörigkeit, weitgehend vom 31.01.1943 in den Verhandlungen, die zwischen dem Sicherheitsdienst und der französischen Regierung über diese Frage die zuständigen deutschen Militärstellen in Frankreich, hat sich die letztere insbesondere auf diese italienische Haltung bezogen, bei Verhandlungen mit dem italienischen Oberbefehlshaber, dass eine wirksame Durchführung der von deutscher Seite angeregten Judenmaßnahmen nicht möglich sei. In innerfranzösische Departements in einer Besprechung vom 8. Monats ein Schreiben der italienischen Waffenstillstandskommission vom 30.12.42 vorgelegt, in dem gegen einen Erlass des Regionalpräfekten das Interesse auf Sicherstellung des Küstenschutzes in den südfranzösischen Küstendepartements jüdischer Rassenzugehörigkeit anordnete. und können nur durch sofortige, gleichlaufende Maßnahmen gewähren. Widerspruch zu einer Mitteilung des italienischen Wir seien bisher von der Annahme ausgegangen, dass die ersten Anordnungen des italienischen Oberkommandos vom 4.12.1942, in dem von den Italienern besetzten französischen Gebiet angeordnet sei und in demselben Gebiet alle Juden und ihre Familien von den Italienern interniert würden. Hätten wir von der Vichy-Regierung das erfahren, Auswärtige Amt hat die Botschaft dass die italienische Waffenstillstandskommission bei der italienischen Regierung vom 30.12.1942 es bittet jedoch zugleich, die zuständige militärische deutsche Stelle möge bei Verhandlungen mit dem italienischen Oberbefehlshaber in Südfrankreich betreffs Abschiebung der Juden aus dem neu besetzten Küstengebiet in innerfranzösische Departements zum Ausdruck bringen, dass eine weitgehende Zusammenarbeit unbedingt erforderlich sei. Für entsprechende Veranlassung und Unterrichtung wäre die Botschaft dankbar. Um 4 Uhr meldet der Führer des Wachdienstes aus Birkenau an die Hauptwache, dass ein Häftling bei Wachturm Nummer 20 auf der Flucht erschossen worden sei und dass ein weiterer Häftling zwischen den Wachtürmen Nummer 17 und 18 geflohen sei. Es stellt sich heraus, dass der polnische Häftling Stanislaw Janik geflohen ist. Er wird auf der Flucht gefasst und in den Bunker von Block 11 eingeliefert, wo er am folgenden Tag stirbt. Unter starker Bewachung wird die Gruppe der 20 jüdischen Häftlinge von dem Bunker 7 in Block 11 zum Krematorium 1 gebracht. Nach einer Ansprache des Kommandoführers werden die Häftlinge gezwungen, beim Verbrennen der vielen Leichen mitzuarbeiten. Diese liegen in den Leichen- und Gaskammern, da diese zugleich auch als Erschießungsstätte dienen. Der Gruppe der ausgesuchten 20 jüdischen Häftlinge werden 2 tschechische jüdische Häftlinge, die von Beruf Zahnärzte sind, zugewiesen. Im Unterschied zu dem bereits vorhandenen Arbeitskommando zur Bedienung des Krematoriums 1, das Kommando Krematorium 1 genannt wird, erhält das neue Kommando die Bezeichnung Kommando Krematorium 2. Mit dem Sonderzug PJ-105 sind 1.265 polnische Juden aus dem Ghetto in Prujani eingetroffen. In dem Transport befinden sich 35 Kinder im Alter bis zu 4 Jahren und 60 Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren. Nach der Selektion werden 866 Menschen, unter ihnen 95 Kinder, in den Gaskammern getötet. Führer Hauptquartier. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt, der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid bis zum letzten Atemzug getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schicksal wird von einer Flak-Division der deutschen Luftwaffe, 2 rumänischen Divisionen und einem kroatischen Regiment geteilt, die in treuer Waffenbrüderschaft mit den Kameraden des deutschen Heeres ihre Pflicht bis zum Äußersten getan haben. Noch ist es nicht an der Zeit, den Verlauf der Operationen zu schildern, die zu dieser Entwicklung geführt haben. Eines aber kann heute schon gesagt werden: Das Opfer der Armee war nicht umsonst. Als Bollwerk der historischen europäischen Mission hat sie viele Wochen hindurch den Ansturm von 6 sowjetischen Armeen gebrochen. Vom Feinde völlig eingeschossen, hielt sie in weiteren Wochen schwersten Ringens und härtester Entbehrungen starke Kräfte des Gegners gebunden. Sie gab damit der deutschen Führung die Zeit und die Möglichkeit zu Gegenmaßnahmen, von deren Durchführung das Schicksal der gesamten Ostfront abhing. Vor die Aufgabe gestellt hat die 6. Armee schließlich auch durchgehalten, als mit der Dauer der Einschließung und dem Fortgang der Operationen die Luftwaffe trotz äußerster Anstrengungen und schwerster Verluste außerstande war, eine ausreichende Luftversorgung sicherzustellen und die Möglichkeit des Entsatzes mehr und mehr schließlich ganz dahinschwand. Die 2-mal vom Gegner verlangte Übergabe fand stolze Ablehnung. Unter der Hakenkreuzfahne, die auf der höchsten Ruine von Stalingrad weithin sichtbar gehisst wurde, vollzog sich der letzte Kampf. Generale, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone. Sie starben, damit Deutschland lebe. Aus der Pressekonferenz der Reichsregierung. Erste Tagesparole. Der Heldenkampf um Stalingrad hat sein Ende gefunden. In mehrtägiger Trauer wird das deutsche Volk seiner tapferen Söhne gedenken, die bis zum letzten Atemzuge und bis zur letzten Patrone ihre Pflicht getan und damit die Hauptkraft des bolschewistischen Ansturms gegen die Ostfront gebrochen haben. Der Heldenkampf um Stalingrad wird nunmehr zum größten Heldenlied der deutschen Geschichte werden. Der deutschen Presse wird damit eine ihrer größten publizistischen Aufgaben gestellt. Anhand und im Sinne der für heute zu erwartenden Sondermeldung des OKW muss die deutsche Presse das ergreifende Ereignis, das die größten heroischen Waffentaten der Weltgeschichte überstrahlt, würdigen und dieses erhabene Beispiel höchster heldischer Haltung und letzten Opferwillens für den Sieg dem deutschen Volke als ein heiliges Fanal vor Augen führen. Über den unsterblichen Heldenmut der Männer von Stalingrad werden sich in der deutschen Nation noch stärker als bisher der Geist und die Kräfte entfalten, die ihr den Sieg sichern, den zu erringen, sie jetzt umso fanatischer entschlossen ist. Dazu Fischer. Die Presse und das ganze deutsche Volk werden eine mehrtägige Trauer, 3 Tage voraussichtlich, begehen. Alle Unterhaltungsstätten werden geschlossen, die Presse sehe also ihre Aufgabe. Eine grafische Veränderung des Zeitungsbildes soll nicht stattfinden. Die Aufmachung freilich müsse so sein, dass der Inhalt dem, was folgt, entsprechend würdig herauskommt. Dabei möge für heute nicht die Sondermeldung, sondern der dazu zu schreibende Artikel den Kern der Aufmachung bilden. Der übrige Teil der Zeitung müsse vollkommen im Zeichen der ersten Seite stehen. Das gelte besonders für den Unterhaltungsteil. Kunstbetrachtungen seien an diesen 3 Tagen verboten, ebenso der Sportteil, ebenso Witze und humoristische Zeichnungen. Die Artikel dürften nichts von Trauer und keine Sentimentalität enthalten. Phrasen seien ebenso zu verbannen wie nassforsche Formulierungen. Dazu Major Balzer: keine strategischen Erörterungen, sich nicht durch die Sondermeldung zu Überlegungen strategischer Art verleiten lassen. Die Soldaten kämpften gegen eine Übermacht an Menschen und Material, gegen den Hunger und gegen die Elemente. Die ganze Welt werde den Atem anhalten. Das deutsche Volk sei ausersehen, die Front gegen den Bolschewismus zu bilden. Das zeige die Bedeutung dieses Kampfes für das zukünftige Europa. Es gebe keine erschütternderen Vorgänge in der Geschichte der Kriegsführung als diese Kämpfe um Stalingrad bis zur letzten Hausmauer. Wo das Größte erstrebt werde, müsste auch das Größte eingesetzt werden. Zweitens, Fischer. Das deutsche Volk müsse morgen von der Presse wieder aus Trauer und Lethargie emporgerissen werden. Die Antwort Deutschlands auf Stalingrad könne nur sein, Kraft, Wille und Härte zu zeigen. Das müsse in den Leitartikeln deutlich werden. Stalingrad sei ein Ruf an die deutsche Nation und bringe für jeden Einzelnen ein Vermächtnis. In der 5. Unterrichtsstunde Alarm. Wir verbringen eine halbe Stunde im Keller. Die Post bringt Briefe voller Teilnahme. Nachmittags kommt endlich der Sonderbericht über das Ende des Kampfes in Stalingrad. Was sich in Wirklichkeit dort zugetragen hat, erfährt man aus ihr nicht. Ob man es je erfahren wird, ob es möglich sein wird, das Inferno zu schildern? Wie viel sind in Gefangenschaft gekommen? Welches war Ennos Schicksal? Agnes und ich halten ihn nicht für kräftig genug, dass er bis zuletzt hätte aushalten können. Wir haben beide das Gefühl, dass er in den ersten Tagen des grauenvollen Kampfes, der am 10. Januar begann, gefallen ist. Meine liebe Hilde und Kinderchen, es ist wiederum eine Nachtstunde. Soeben empfing ich deinen lieben Brief mit den Bilderchen. Wenn auch müde zum Umfallen, so will ich doch schnell dich beruhigen und danken für deine lieben und innigen Grüße. Es wird schon was verlangt von jedem Einzelnen hier an der Front. Du wirst zurzeit nicht ganz ohne Sorge um mich sein. Ich kann dir diese auch nicht ganz verscheuchen. Doch wisse, ich bin heil und gesund und guter Dinge. Die Bildchen freuen mich riesig und meine Müdigkeit ist jetzt wie weggeblasen. Wie du siehst, habe ich mit gleicher Post das Briefpapier erhalten. Vielleicht lag es auch daran, so dass ich jetzt wohl öfter schreiben werde. Wollen also das Beste hoffen. Am guten Willen fehlt es nie. Wie alles liegt und ist, mag ich jetzt nicht schreiben. Ich glaube kaum, dass ich es überhaupt kann. Also später dann wieder einmal mündlich. Dass ich nicht in sicherer Hut bin, weißt du, ohne dass ich dich anderen Glaubens machen könnte. Dass wir aber an ein gutes Ende für uns glauben, musst du noch fester wissen. Wenn ich mir vorstelle, wie die Kinderchen beten, da kann unser Herrgott doch fast nicht mehr anders umhin, als mich unter seinen besonderen Schutz zu nehmen. Wenn du wieder arbeitest, soll mir nur recht sein. Du weißt, dass ihr besonders heil und gesund bleiben müsst. So, mein Lieb, jetzt mache ich schnell noch 2 Stunden Augenpflege. Alles Gute euch. Einen lieben Kuss den Kinderchen. Dir aber reiche ich meinen Mund zu einem innigen, heißen Liebenskuss. Immer in Liebe, euer Papi und dein Franz. Liebe Berndine, der Widerstand der 6. Armee in Stalingrad ist gebrochen. Was für einen Abschnitt wird nun der Feind nehmen? Betet für uns, dass so etwas wie Stalingrad uns nicht widerfahren möge. In diesem Abschnitt, wo wir liegen, war es bislang ruhig. Hoffentlich bleibt es so. So mancher im Bürener wird als Held in Stalingrad gefallen sein. Wenn es das ist, ist es noch nicht das Schlimmste. Viel schlimmer wäre, in russische Gefangenschaft zu geraten. Ich weiß ja nichts. Aber ich nehme es an. Der Hass den Deutschen gegenüber ist viel zu groß. Es ist ein Krieg um Sein oder Nichtsein. Was haben wir zu verlieren? Nur unser Leben. Immer wieder hört man von den Schlechtigkeiten in der Heimat. Vor allem, was den Weibern angeht. Verheiratete Frauen, deren Männer an der Front stehen, machen mit anderen Männern herum. Gestern kam ein Unteroffizier von unserer Kompanie vom Urlaub zurück. Im letzten Urlaub hatte der sich verlobt. Und jetzt entlobt. Wie er auf dem Bahnhof in Kiel ankommt, sieht er seine Braut mit einem anderen Mann herumlaufen. Ach, solche Fälle gibt es so viele. Also ist der Fall mit Tine lange keine Seltenheit. Im Dezember hatte ich ihr sämtliche Bilder zurückgeschickt. Sie schreibt, darüber hätte sie sich geärgert. Was will sie denn noch von mir? Sie soll mit ihrem Arzt glücklich werden. Für heute nun genug. Ich will mich schlafen legen. Halte dich gesund und munter. Die herzlichsten Grüße sendet dir dein Bruder Heini. Heute kam nun auch die Meldung vom endgültigen Fall Stalingrads. Trotz allen Propagandageschreis, das in geradezu peinlicher Weise damit veranstaltet wird, hat dieses Ereignis zusammen mit dem immer noch anhaltenden Rückzug an der gesamten Ostfront im Volk zu einer tiefen Niedergeschlagenheit geführt, die wohl noch dadurch verstärkt wird, dass fast jede Familie einen Angehörigen an der Ostfront hat, über dessen Schicksal sie im Ungewissen ist. Es lässt sich auch nicht leugnen, dass die Katastrophe von Stalingrad ausschließlich dem Führer zur Last zu legen ist, der ja im Vorjahr ausdrücklich die alleinige Verantwortung für die Führung des Heeres auf sich genommen hatte und noch vor wenigen Monaten, als die Lage dort schon weitgehend Beunruhigung auslöste, pathetisch erklärte, er wolle dort kein zweites Verdun schaffen, sondern es lieber mit kleinen Stoßtrupps machen. Nun aber zeigt sich, dass eine ganze deutsche Armee und andere Truppen dort vernichtet worden sind, sodass die Verluste kaum geringer sind als bei Verdun, das Ergebnis aber viel eindeutiger zu unseren Ungunsten. Es zeigt sich eben doch, dass die ganze strategische Planung des Feldzugs nach dem Erreichen des unteren Don falsch war. Liebe Lisa, draußen tropft's auf den Fenstersims, in der Wand tickt eine unsichtbare Uhr, eine Geisteruhr sozusagen. Denn sie lässt sich nur höchst selten vernehmen, meistens um Mitternacht. Und dann läuft sie einmal langsam, dann wieder schneller und schneller, bald scheint es, als wolle sie es aufgeben, bald scheint es, als würden viele Uhren durcheinander ticken. Dann wieder geht es stundenlang schön gleichmäßig, wie sich's einer gut bürgerlichen Uhr geziemt. Ich vermute aber keine Uhr dahinter, so sehr man verführt ist, sondern die Dampfheizung. Die Stehlampe erhält einen kleinen Kreis, der nicht einmal ganz diesen Bogen Papier einschließt. Dies wären so die richtigen Umstände zum Schreiben, aber eben bloß die äußeren. Und mit den anderen steht es schlecht bei mir. Ich befinde mich in einem Zustand der Zerstreutheit, den ich selbst ganz schlecht an mir kenne. Nur aus der Zeit, da ich einmal verliebt war, doch das trifft für jetzt nicht zu. Ich bin oft geneigt, es auf Kopfschmerzen zu schieben, doch das ist natürlich niemals der Grund. Doch habe ich es auch gelernt, auch mit mir selbst Geduld zu haben. Früher habe ich mir manchmal gewünscht, dies kommt mir, weil du von den unschuldigen, leidenden Bäumen sprichst, auch nur so ein Baum sein zu dürfen, oder besser noch bloß ein Stück Rinde von so einem Baum. Diese Wünsche hatte ich sehr früh, doch hüte ich mich, sie heute in mir aufsteigen zu lassen. Diesem Gefühl der Müdigkeit, die im Nichtsein ihre Erfüllung sucht, nachzugeben. Nicht, weil ich dieses Gefühl überwunden hätte, im Gegenteil. Ich bin oft von einer Traurigkeit beinahe dauernd befallen, die mir fast schon lieb zu werden droht. Kennst du das? Es ist ein gefährlicher Zustand, eine Sünde sogar, wenn man seinen eigenen Schmerz pflegt. Kennst du das Wort einer Mystikerin, glaube ich? Wenn ich Gott preise, so empfinde ich nicht die geringste Freude. Ich preise ihn, weil ich ihn preisen will. Ich verstehe diesen Satz sehr gut. Fast müsste ich mich schämen über diesen Brief. Doch warum sollst du nicht wissen, wie es um mich steht, und über andere Dinge zu schreiben, bringe ich in meiner Zerstreutheit kaum fertig. Ich schreibe dies ja auch nur dir, und am liebsten ist es mir, wenn du diesen Brief nicht aufbewahrst. Von Fritz habe ich Post vom 17. Januar. Sein Bataillon ist auch aufgerieben. Er erwartet nur noch Gefangenschaft oder Tod. Er hat sich beide Hände erfroren, weil sie wochenlang Tag und Nacht im Freien waren bei 30 Grad Kälte. Vielleicht ist dies der letzte Brief, er glaubt so, den ich im Krieg von ihm erhalte. Das Kriegsende rückt ja spürbar näher. Sei mit Gust recht herzlich gegrüßt von deiner Sophie. Ich hatte den Brief schon im Umschlag, da kam ein Telefonanruf von daheim. Fritz ist in Stalino im Lazarett. Zwar werden ihm einige Finger, die Fersen vielleicht auch, abgenommen werden, doch er ist gerettet, Gott sei Dank. An einem Abend ging Hans Scholl mit Alex Schmorell weg. In die Frauenklinik, wie sie sagten. Kurz darauf erschien Willi Graf in der Wohnung. Als ich ihm sagte, die beiden seien zur Frauenklinik, lachte er und bemerkte, die würden ohne ihn nicht dorthin gehen. Sophie machte mir an diesem Abend einen nervösen Eindruck. Wir machten einen Spaziergang im Englischen Garten. Sophie sagte, man müsse etwas tun, zum Beispiel Maueranschriften machen. Ich habe einen Bleistift in der Tasche, sagte ich. Sophie, mit Teerfarben muss man sowas machen. Ich, das ist aber wahnsinnig gefährlich. Sophie, ablenkend, die Nacht ist des freien Freund. Als wir in der Wohnung zurück waren, rief Hans an und bat, besorgt eine Flasche Wein. Ich habe noch 50 Reichsmark in der Tasche gefunden. Im Hause wohnte ein Schwarzhändler, bei dem man für besondere Gelegenheiten mal eine Flasche Wein erstand, zum Preis von 20 Reichsmark. Hans, Alex und Willi Graf kamen kurz darauf in gelöster Stimmung in die Wohnung. Und wir verbrachten noch einen entspannten und gemütlichen Abend. Heute ist der offizielle Trauertag für Stalingrad. Kein Theater, kein Kino, keine sonstige Veranstaltung. Jubeltag ist es für unsere Feinde, denn es ist der Anfang vom Ende. Ein Volk, das sich so von Gott abkehrt, kann nur seinen Untergang erwarten. Und wir, die wir an Gottes Vorsehung glauben, müssen es, als aus seiner Hand kommend, annehmen. Die noch jung sind, werden ihn Jahr und Tag vielleicht noch einmal erleben, dass auch diese Zeit endgültig vorübergegangen ist und ein neuer Aufstieg vor ihnen liegt. Aber wir Alten werden es nicht mehr erleben. Wir müssen zusehen, wie weiterhin ohne Gott und gegen Gott gekämpft wird, und sehenden Auges müssen wir in den Untergang hineingehen. Stalingrad. Nur dieses eine Wort ist zu sagen und dann zu schweigen und zu beten. Was fordert die geschichtliche Stunde, unter der wir stehen, vom deutschen Volke? Mögen auch unsere Herzen glühen vor Schmerz und Sehnsucht. Diese Stunde fordert ein klares Bewusstsein dessen, dass wir vom Schicksal des Menschengeschlechtes aufgerufen sind, mit allen unseren Kräften Bürgschaft zu bieten für den Fortbestand und die Entwicklung der abendländischen Sittlichkeit und Kultur. Geheiligt ist unser Schmerz erst dann, wenn er von dem vollen Bewusstsein seiner Berufung überstrahlt wird. Und würdig wird unsere Sehnsucht erst, wenn sie als tiefste Welle unserer Kräfte diese Berufung in sich trägt. Alle die großen prahlerischen Worte, mit denen wir unseren Alltag zu behängen pflegen, um ihn Würde zu geben, die er in seiner trüben Hast zu verlieren scheint, alle diese Worte, die immer tauber klingen, müssen jetzt schweigen vor diesem einen Worte der Berufung unseres Volkes, Schutz und Schirm des Abendlandes zu sein. In der Stunde, die einem Volke zum Schicksal werden muss, das auch über das Schicksal der Rasse entscheidet, hat sich jeder sachlich und ernst und ohne jene undeutsche Verklärung, die dem Worte Opfer anhaftet, zu fragen, wie er seines Lebens beste Kräfte einsetzen und für die Selbstbehauptung seines Volkes durchsetzen könne, stelle ihn die Not der Zeit, wohin es auch sei. Das deutsche Volk hat seine große Stunde zu bestehen. Es hat die Bürgschaft für Sittlichkeit und Kultur der abendländischen Menschheit übernommen. Sein Siegesspruch lautet, dass du ein Deutscher bist, sei deine Ehre und Pflicht. Wahre dir Herz und Geist treuer als Ruf und Gesicht. Dass du ein Deutscher bist, bleibe dein Glück, deine Not, meide den leichten Gewinn, diene dem harten Gebot, stehle im Glauben dein Schwert, pflüge in Demut dein Feld, weil du ein Deutscher bist, Bürger der weißen Welt. Wenige Tage später meldete der deutsche Wehrmachtsbericht, was in Stalingrad geschehen war. Der Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht wurde mit dumpfen Trommelwirbeln eingeleitet und mit dem zweiten Satz aus Beethovens 5. Sinfonie beendet. Eine viertägige Nationaltrauer wurde angeordnet. Theater, Kinos und Vergnügungsstätten blieben für diese Zeit geschlossen. Auf uns alle legte sich in diesen Tagen eine tiefe Niedergeschlagenheit, die natürlich von der sowjetischen Propaganda sehr geschickt ausgenutzt wurde. Über unseren Stellungen wurden Flugblätter abgeworfen, die sehr die Depression und Trauer der Soldaten ausnutzten und eine allgemeine Resignation und Kampfesunlust erzeugen sollten. Schon im Jahr vorher hatte die sowjetische Propaganda Flugblätter abgeworfen, auf denen zu sehen war, wie tote Deutsche im Schnee lagen und hunderte von Raben sich auf ihn niedergelassen hatten oder sie umkreisten. Ein schauriges Bild, unter dem dann von Erich Weinert, einem in Moskau lebenden deutschen Kommunisten, die Zeilen zu lesen waren: O weh, o weh, in Russlands tiefem Schnee, da fressen euch die Raben. Ihr wolltet's ja so haben. Sie hörten Stalingrad, Fundstücke von Walter Kempowski. An der Produktion wirkten mit 90 Schauspieler, Gerlind Raue, Marlene Renner, Christoph Müller, Joachim Palm, Helmut Schick und Walter Adler. Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, dem Bayerischen Rundfunk und dem Südwestfunk Baden-Baden aus dem Jahre 1992-93.